das Match Dolph Ziggler mit Vicky Guerrero gegen Chris Jericho. Und zwar ein WWE-Vertrag gegen Money in the Bank-Vertrag-Match. Wie fandest du an sich die, ja, die Match-Ansetzung und wie fandest du das SummerSlam-Match an sich? Fandest du das gut oder das würdest du da auch sagen, dass es nicht so gut war, wie es am Anfang immer auch gehypt wurde? Das SummerSlam-Match fand ich genial. Ich fand es war irgendwie Match des Abends, des Tages. Findest du nicht? Doch, also ich stimme dir hier schon zu. Ich finde auch, dass es das Match des Abends war, weil ja die beiden haben wirklich eine gute In-Ring-Chemistry, wie man im Englischen sagt. Jo. Und die Fehde an sich, der Aufbau hat mir auch gut gefallen. So mit dem mehr oder weniger so alt gegen jung, dieser Konflikt. Und ich kann die Großen gewinnen, du nicht mehr und so. Und zuletzt hat ja auch Chris Jericho dann gezeigt, dass er noch die Großen gewinnen kann, die großen Matches, indem er ja den guten Dolph Ziggler besiegt hat. Beim SummerSlam. Genau. Und ich finde ja allgemein Dolph Ziegelsteiner zurzeit sehr, sehr gut. Einer meiner Lieblingswrestler, der einfach sellen kann wie kein zweiter. Ja, ist ja wieder auch auf Mr. Perfect verglichen. Wohl nicht zu Unrecht. Und da habe ich letztens auch was gelesen. Da war ein Bild zu sehen, nämlich Edge und Lita mit der Live-Sex-Celebration. Und drunter stand dann ein lachender Dolph Ziggler mit dem Text Dolph Ziggler sells sex better than Edge. Das habe ich auch gesehen, das Bild. Das war auf Facebook. Dolph Ziggler verkauft ja alles gut. Also der macht wirklich, wenn man so sagen will, aus Scheiße Gold. Der kann dir sogar kann noch ich das aber schlecht. Auch. Bitte? Das kann ich aber auch. Ja, du kannst auch alles verkaufen, okay. Das ist schön zu hören. Dann mach mal deine Show auf da. Dann show. Dann show uns mal auf. Ja gut, dann das war's dann für heute. Ich hoffe diese Show jetzt. Und weiter geht's mit Hirsemann und Adam bei der Raw Review. Ja, super. Ich kann's nicht. Also, du. Ja, es ist ein reiner Guter. Und jetzt möchte ich noch sagen, dass mir hier die Match-Ansetzung für Raw, ich habe mir eigentlich gedacht, dass sie dieses Match auch beim SummerSlam raushauen können. Aber ja, an sich war es dann doch logisch, dass man hier das finale Match dann doch bei Raw am Tag danach gebracht hat, wo dann eben Dolph Ziggler hier den Sieg davongetragen hat und Chris Jericho eben aus der WWE befördert hat. Nach einem Loser Leaves WWE Match. Oder WWE Contract versus Money in the Bank Contract. Ah ja, stimmt, tut mir leid. Aber das finde ich jetzt auch wieder ein bisschen unfair, weil Dolph Ziggler verliert nur den Title Shot, den kann er sich dann irgendwann wieder zurückerarbeiten und Chris Jericho muss seine Karriere aufs Spiel setzen. Aber ist doch klar, wegen Fotzi und so. Ja, wegen Fotzi und so. Es liegt alles an der Fotze. Genau. Und ja, jetzt tourt er weiter als Rockstar rum. Vielleicht auch nicht die schlechtere Wahl. Er hat zum Beispiel in der WWE auch ein paar Talente overgebracht, wie CM Punk und Dolph Ziggler. Und ja, mit dem hat er eigentlich seine persönlichen Ziele so an sich vervollständigt. Und man hat auch noch einen schönen Face-Run bekommen. Findest du eigentlich Chris Jericho als Face besser wie als Heel oder wie stehst du zur Ausrichtung von Chris Jerichos Charakter? Ich finde, er war, ja, in dem anderen Podcast zum Beispiel, den ich mit Speedy gemacht habe, ich plug mal kurz, Freaks of Wrestling bei Facebook und bei Twitter, habe ich gar nicht gemerkt eigentlich, dass ich finde nicht, dass Ziggler, dass Jericho Heel ist, sondern er ist eher seiner Tweener. Und ich finde ihn als reinen Heel besser, muss ich zugeben. Naja, letztens war er ja wegen ihm ein Dolph Ziggler als Heel Face, obwohl er auch schon ein paar Sachen gemacht hat, die dann mehr Tweener sind. Also mir gefällt Chris Jericho als Face sehr, sehr gut. Als Heel ist dann natürlich auch gut, aber mir war das dann doch schon manchmal zu langweilig. Und seine Catchphrases sind natürlich auch wieder klasse zu hören. Und Would you please shut the hell up? Mit wem redest du? Mit dir. Was habe ich gemacht? Ja. Don't do this ever again. Endeavor. Genau. Und ja, nach dem Match feiert dann eben Dolph Ziegelsteiner, von dir betitelt, seinen Sieg. Chris Jericho entreißt ihm jedoch Vicky Guerrero den Koffer und schlägt damit auf Dolph Ziggler ein. könnte man jetzt, wenn man es hart auf hart sehen will, als Heel-Turn bezeichnen. Aber natürlich sowas wie. Ja, aber natürlich war das seine Rache und Chris Jericho muss doch noch irgendwie mit ein bisschen Glanz und Stolz aus der WWE gehen. Dies wurde ja hier zum Beispiel auch gemacht. Und ich würde dann einfach gleich mal zum nächsten Segment kommen, das da nach dem Main Event Match kommt. Wir haben zum Beispiel John Cena und CM Punk und Jerry Lawler involviert. CM Punk redet halt dann darüber, ja, er möchte wieder seinen Respekt bekommen. Er ist jetzt schon sehr lange Champion und so, also es sollte halt auch das Match zwischen CM Punk und John Cena gehypt werden. Natürlich hat dann CM Punk auch wieder sich mit Jerry Lawler angelegt. Wie findest du denn, dass sich CM Punk hier als Tweener mit einem klaren Face von Jerry Lawler anlegt? Findest du, dass man hier den Heel-Turn klar vorantreiben kann oder meinst du, dass man hier seine Zeit verschwendet? Von wem jetzt die Zeit? Von CM Punks Heel-Turn, also dass man mit CM Punk gegen Jerry Lawler jetzt keinen so guten Heel-Turn wie mit jemandem anderen bekommt. Naja, ich finde einfach, CM Punk ist ein geborener Heel und es ist mir eigentlich egal, gegen welchen Face oder mit welchem Face. Hauptsache CM Punk bleibt Heel. Nicht wieder diese Zeit, die ungefähr jetzt Anfang des Jahres war oder wann auch immer das war, als er dann dieser Über-Babyface plötzlich war. Das finde ich dann auch nicht so toll. Ja, da stimme ich dir voll und ganz zu. Mir hat es auch nicht zum Beispiel gefallen, dass der gute CM Punk dann auf einmal bei SummerSlam ein Match mit John Cena hatte und dann so 2 Monate später waren sie wieder größte Freunde und ich respektiere dich und so. Also ja, das hat dann das hat dann öfters doch kein... Team-Matches zusammen. Ja, genau, die haben mich auch sehr genervt. Und CM Punk an sich, ich finde ihn, ja, als Heel würde ich ihn jetzt gar nicht so bezeichnen. Mehr als Tweener mit, mehr als Tweener, der mehr oder weniger bald zum Heel turnt, weil er möchte ja seinen ganzen Respekt. Er sagt zwar immer noch, er hat dem WWE Universe nicht den Rücken gekehrt, aber das kann man natürlich sehen, wie man will. Yep. Und Jerry Lawler, glaube ich, versucht ja auch immer, den guten CM Punk als Heel so overzubringen, was natürlich auch nicht die schlechtere Variante ist. Und natürlich hat dann eben Jerry Lawler immer geredet, ja, bla bla bla, und ich kann nicht sagen, du bist der Beste in der Welt. John Cena konnte das auch nicht zu CM Punk sagen, weil John Cena könnte nicht in der WWE antreten, wenn er nicht Tag für Tag denken würde, er sei der Beste in der Welt, was ja auch an sich ein legitimer Punkt ist. Und sonst bleibt noch zu sagen, dass eben Jay Lawler zum Schluss dann noch wieder zum Kommentatorenpult gehen wollte, einen Kick von CM Punk einstecken musste. Und ja, somit sozusagen sein Heel-Turn wieder ein bisschen vorangetrieben wurde. Mhm. Wie fandest du denn das, dass man hier ausgerechnet wieder mit Jay Lawler gearbeitet hatte? Hättest du lieber einen Kick gegen John Cena gesehen oder... Ist es dann doch besser, weil Jerry Lawler jetzt kein aktiver Wrestler ist und so? Na gut, ich finde einfach, man sollte den alten, gebrechlichen Jerry einfach rauslassen. Man braucht das einfach nicht. Ihn allgemein braucht man nicht. Einfach ein richtig schönes Deathmatch zwischen Cena und Punk bei Night of Champions und fertig. Ja, also ein bisschen würde ich jetzt schon meinen, dass man hier Jay Lawler schon gut involviert hat, aber ich würde ihn jetzt nächste Woche nicht mehr in die Fehde reinnehmen, sondern nur noch CM Punk hingehen und ja, irgendwie ihn bedrohen oder so, irgendwie böse angucken. Aber ja, dass CM Punk Jay Lawler nochmal attackiert, möchte ich jetzt nicht sehen, weil das würde dann wieder das, ja. Man könnte natürlich auch so machen, dass Cena dann reinkommt als Face und den Safe wieder mal macht. Dann wäre aber wieder John Cena, der wieder ganz oben steht und, naja, obwohl, dann könnte John Cena, CM Punk wieder sagen, du hast mir wieder mein Spotlight geklaut und so. Das ergibt ja dann auch Sinn. So, an sich müsste man ja jetzt in den nächsten Wochen immer CM Punk so oben stehen lassen, damit seine ganzen Vorwürfe, ja, du stiehlst mein Spotlight und so, damit die Hand und Fuß haben und dann vielleicht, dass er zweimal am Ende von Raw ganz oben steht und irgendwann dann wieder John Cena rauskommt und ihn umhaut oder so, dann kann er sagen, ja, ich hätte Raw beendet und du bist dann wieder rausgekommen und musstest wieder deinen Anteil haben. Mhm. Also so an sich kann man ja auch viel mit dieser Fehde anfangen, finde ich. Ich finde die Fehde auch recht unterhaltsam, muss ich sagen. CM Punk gefällt mir natürlich hier sehr, sehr gut. John Cena könnte man natürlich gegen jeden aussetzen, der dieses Superstar-Treatment bei der WWE bekommen würde. Aber da eben John Cena ganz oben steht, passt das dann schon gut zusammen. Und ja, so deine Meinung zu dieser Fehde, möchtest du die noch länger sehen? Und was sind deine Tipps für den Titelgewinn beim nächsten Pay-Per-View United Champions? Gut, diese Fehde ist gut, wenn man Cena gegen, was weiß ich, gegen irgendjemand tauschen würde. Dann wäre das eine gute Fehde. Aber ich finde allgemein, Cena macht aus, egal wie gut die Fehde ist, auch wie letztes Jahr beim SummerSlam, egal wie gut das Match ist, auch wenn es perfekt ist, Cena tut immer wieder den Schnitt runterziehen, sozusagen. Ja, also finde ich jetzt an sich nicht immer so, aber zum Beispiel aktuell hat mich jetzt letztens John Cena wieder sehr genervt mit seinen Promos und so. Es war ja wieder die Zeit mal, wo er wieder ernster war und dann ist er eben wieder dieser, ja, bla bla bla bla bla und für Kinder und alles. Dieses Mal hat mir seine Promo schon gut gefallen, da war er wenigstens ein bisschen ernster. Und naja, John Cena ist es eben immer dieser Stempel drauf. John Cena ist in dieser Fehde und die Fehde hat dann auch nicht immer diesen Pep drinnen und so. Mit CM Punk jetzt schon, aber hättest du jetzt da jemand anderen genommen, dann wäre es das jetzt nicht unbedingt so eine super Fehde draus geworden. Cena kann man doch nicht ernst nehmen, egal bei was er macht. Naja, also, er ist natürlich nicht. Ich kann's nicht. Ja, das seid ihr auch nicht vorbehalten und ja, manchmal kann ich eben John Cena auch nicht ernst nehmen. Zum Beispiel ein John Cena hebt ein Big Show hoch, aber ein CM Punk kann das dann nicht schaffen und Jerry Lawler sagt immer wieder, oh mein Gott, John Cena hebt der Big Show hoch. In Klammern zum 3000. Mal oder so, also das nervt dann auch wieder. Ja, das habe ich mich dann auch gewundert. Das kratzt dann zum Beispiel auch im Charakter von John Cena und dessen Glaubwürdigkeit, ja, den hypen sie ja auch nur so, der kann ja an sich gar nichts, das ist ja gar nicht so spektakulär, dass der den hochhebt. Ja, das habe ich mich auch sehr gewundert, denn zum Beispiel bei WrestleMania 25 hat er ja Edge und Big Show kurzzeitig aufeinander getragen. Ja, da hat es dann auch den Doppel-FU, glaube ich, noch gegeben. Nee, also Edge ist runtergesprungen, dann hat er einfach nur Big Show den FU gegeben, aber dann hat er Edge nochmal hochgenommen und auf Big Show ge-FU'd. Okay. Ja. Also kann man abschließend sagen, John Cena, er müsste nicht in diese Fehde sein. Er ist stark, sagen wir es mal so. Er ist stark. Er ist ein starker Bursche. Ja, das sei nicht bestritten, aber der Jonathan. Genau, der Jonathan. Aber die Fehde natürlich, hätten wir sie im Punk nicht, wäre sie natürlich nur halb so interessant. Ja. Und aber ich weiß nicht, was man nach dem nächsten Pay-Per-View machen will, weil John Cena, der trägt auch nicht allzu viel zur Fehde bei. CM Punk macht ja hier fast die meiste Arbeit. Ja, Jonathan, die kleine Möwe. Die Fehde ist besser als andere Fehden, sagen wir es mal so. Lieber diese Fehde als eine Fehde zwischen, ich weiß jetzt nicht, zwischen Alberto Del Rio und Sheamus. Nee, zwischen David Otunga und Wladimir Kozlov. Da würde ich lieber John Cena gegen Punk sehen. Ja, sind ja auch bessere Namen in der Karte und so. Also, kann man schon mal machen. Also, ein Kozlov, der kann den Jonathan schon noch übertrumpfen. Wo ist er eigentlich? Der Moskau-Mauler. Wo ist er denn? Ja, der hat ja zu der WWE auf Wiedersehen gesagt. Schade. Und was bleibt denn noch zu erwähnen? Bei Raw zum Beispiel hatten wir eine schöne Anfangspromo mit Brock Lesnar und Paul Heyman. Sie haben nochmal Scott Armstrong, den Referee von SummerSlam, hinausgerufen und haben ihm grundlegend gesagt, also sie haben Scott Armstrong hier ja mehr oder weniger bedroht und Brock Lesnar ist dann hingegangen und hat gesagt, guten Job hast du gemacht. Das war an sich eigentlich alles, was hier zu sagen ist. Also es gab dann nachher noch einen Tout, da hat dann Brock Lesnar gesagt, er hat alles geschafft, was er schaffen möchte, was er schaffen kann in der WWE und er verlässt jetzt die WWE und wird nie mehr wieder zurückkommen. Ich habe da auch eine kleine Hintergrundinfo zu diesem Taut. Und zwar, der Taut musste, glaube ich, 7-mal aufgenommen werden, da Brock Lesnar mit seiner mächtigen Hand einfach jedes Mal ein iPhone zerdrückt hat. Ja, das kann sogar gut der Fall gewesen sein, weil der Brock Lesnar hat ja zum Beispiel auch, wie ich mal in dem Podcast gehört habe, aus seiner UFC-Zeit hat ja noch die großen Handschuhe, Die sind die größten, glaube ich, die es bei der UFC da gegeben hat, weil der hat ja keine normalen Hände, der hat irgendwie so etwas wie einen Gendefekt und jetzt hat er eben so übergroße Hände, also ich glaube, da hat dein Gesicht dann schon mal einen Abdruck, wenn er die Hand dahinter lässt in deinem Gesicht. Ja, der zum Telefonieren benutzt ja auch immer drei iPhones, die er mit Patafix aneinander klebt. Ja, und diesen riesigen Kopf müssen ja auch mal, muss ja auch erstmal eins heranpassen. Nee, der hatte am Ohr so eine kleine Nadel drin, so eine Art Metallstab und an die kann das immer ran docken. Ja, doch. Insider-Informationen vom Adam. Ed, der reine Adam bei Twitter. Vielen Dank für das Plugin. Ich bin stolz auf dich. Bitte, bitte. Und jetzt wollte ich dich noch so fragen, wie du eigentlich an sich, wir müssen ja hier auch ein bisschen Kayfabe bewahren, wie du den Run von Brock Lesnar gefunden hast und ob du ihm wirklich glaubst, dass er nie wieder zurückkommt oder dass er in absehbarer Zukunft doch wieder zurückkommt, weil sein Vertrag geht ja noch. Der wird natürlich wiederkommen. Ja, weil sein Vertrag geht ja noch einige, ja, wie kann man, einige Monate, kann man sagen. Natürlich jetzt für die, die sich nicht so informieren, ist das natürlich auch wieder eine Information. Ja, wir können bald wieder Brock Lesnar im TV sehen. Für die, die sich nicht informieren, ist das hier eine Information. Wollte ich nur noch anbringen. Also auf jeden Fall, ich weiß jetzt nicht, was man mit dieser Storyline mit Triple, mit Brock Lesnar hier, dass er quittet bei der WWE, anstellen will. Ich habe echt keine Ahnung. Bitte? Er will die Quittung. Nein, was? Er hat gequittet. Gequittet? Getwittert? Ja, aufgehört. Ah, aufgehört, gut. Das war's. Und ich weiß jetzt nicht, was man mit dieser Storyline anfangen möchte, wie das jetzt so vonstatten gehen soll, weil auf jeden Fall wieder nochmal ein Match gegen Triple H bestreiten, das glaube ich, da kann man davon ausgehen. Oder? Würdest du mir da auch zustimmen? Ja, doch schon. Ja, jetzt weiß ich nicht, was diese Storyline helfen soll, weil irgendwie muss ja dann Triple H Brock Lesnar nochmal dazu bewegen, dass er wieder zurückkommt und beim ersten Mal war es ja schon schwer, ihn zu überzeugen. Was sie da noch machen mit dieser Storyline, ich bin gespannt. Sonst bleibt noch ein Six-Man-Tag-Team-Match zwischen Kofi Kingston, R-Truth und Sin Cara, welche Cody Rhodes und die Primetime-Players besiegen, festzuhalten. Dort wurden eben Fäden auch von SmackDown zum Beispiel, wie Sin Cara gegen Rhodes weitergeführt. Und an sich jetzt nichts Spektakuläres, auch das Match war nicht allzu berauschend und war sehr standard gehalten, finde ich. Glaubst du, da wird eine längere Fehde, also eine Einzelfehde entstehen? Ja, auf jeden Fall gibt es ja die Einzelfehde Cody Rhodes gegen Sin Cara. Genau, wird die weitergehen und auch um einen Titel und... Nein. Ich glaube, dass man hier irgendwie Sin Cara zuletzt doch noch gewinnen lässt. Ja, Cody Rhodes möchte ihn ja immer demaskieren und immer zeigen, ja... Demaskotionieren heißt das. Genau. Und immer zeigen, Sin Cara ist so hässlich und so. Und wenn dieser Aspekt... Ja, Sin Cara ja ist der wirkliche Kane. Er hat die Brandverletzungen, die Kane nicht hat. Sin Cane. Sin Cane. Das Sin Cane. Auf jeden Fall... Ja, ich weiß jetzt nicht, was man mit dieser Story dann noch machen will. Weil auf jeden Fall muss irgendwie Sin Cara den Sieg davon tragen, weil... Demaskieren werden sie ihn wahrscheinlich nicht. Nee. Und dann steht Cody Rhodes wieder mit einer Niederlage da. Auf jeden Fall geht das nicht um einen Titel, um welchen denn? Vielleicht um den Botch-Titel. Saturday Morning Slam-Titel. Vielleicht kommt die Fehde da auch noch hin. Oh Gott. Das können wir dann auch noch besprechen. Ganz vielleicht kurz und gibt's schnell. Vielleicht gibt es ja wieder diese komische Show, die mal diesmal 2009 und 2010 gab. Breaking irgendwas, wo Smackdown-Leute gegen Raw-Leute angetreten sind. Wie ist das? Breaking Rights. Ah, genau. Ja, aber Sin Cara ist ja kein Smackdown, oder ist das Smackdown und Cody Rhodes auch? Nee, ich glaube, Sin Cara kommt also von Raw angekündigt. Aus Raw. Oder? Pff, Moment, nein, ich hätte da nicht gemeint auf Smackdown. Mach kurz eine Live-Recherche. Und während du das machst, können wir ja das 2-on-1-Handicap-Match zwischen Ryback und halt Ryback gegen Mikey Skinner und Andy Tavares. Yes, Andy! Ja, super. Da gewinnt Ryback durch die Q, nachdem Jinder Mahal ihn angreift. Jedoch nimmt Jinder Mahal... Ja. Sin Cara ist aus SmackDown. Stimmt. Ja. Jedoch nimmt dann der gute Jinder Mahal Ryback in den Camel Clutch, doch dieser konnte dies und ja. Was kann man da sagen? Feed me alles. More. Ich glaube einfach, die WWE hat ihm ein Happy Meal gekauft damals und er hatte einfach Hunger und seitdem haben sie ihn so auf die Folter gespannt, dass er gesagt hat, ich will noch eins, ich will noch eins. Laut Michael Cole verzehrt er ja täglich so, ja, wie will man es sagen, 10 Mahlzeiten am Tag. Das ist dann schon sehr viel, wenn man es so sehen will. Und ja, der gute Ryback, der muss ja natürlich, hat denn seine Stärke nicht von irgendwo. Der hat sich ja angetrainiert und angegessen. Und angehappy-mealed. Genau. Wie findest du eigentlich die Fehde Jinder Mahal gegen Ryback? Findest du die auch ja, so langweilig wie ich? Das ist eine richtig gute Fehde. Also, ich finde einfach, Begründung? Diese beide haben eine Ringchemie, die sucht ihresgleichen. Diese Eleganz, mit dem sich leichtfüßig der Ripak durch den Ring bewegt, also fliegt auf engelsgleichen Füßen, auf Feenfüßen, schleicht er elegant wie eine Katze durch den Ring. Und der nette Inder, der Jinder Mahal, er ist einfach scheiße. Ja, und Ryback ist auch scheiße. Ja, und ich glaube, mit Feed Me More ist eine versteckte Andeutung, dass er Jinder Mahal essen will. Er mag Rindersteaks. Jinder Mahal, Feed Me More. Ja, irgendwann, ich sag's dir, der beißt dem Jinder Mahal noch irgendwann den Kopf ab. Nein, er will ihn vernaschen. Ryback ja. Ist homosexuell. Mein Gott. Ja. Das sind die Insider-Sprüche von den Freaks of Wrestling. Jawohl. Wenn ihr mehr von diesen Sprüchen wollt, sucht nach Freaks of Wrestling. Bei Verbuch. Genau. Und ja, meine Meinung zu dieser Fehde ist, ich finde die grottig, ich finde ja beide Wrestler nicht allzu gut. Jinder Mahal finde ich doch noch besser wie Ryback, aber die Fehde hat mir gar nicht gefallen. Ja. Sonst ich bleib dann. Gut. Ich bin total enttäuscht. Ryback in seinem großen Kostüm. Dann gab's noch zum Beispiel ein Match. Damien Sandow besiegte Funkus Royal Sports Clavier Rollup. Ja. Oh mein Gott. Ich glaube, das muss man nicht erwähnen. Das ist. Ja, die Fehde geht weiter, ist dann sicherlich recht gut. Aber irgendwann muss dann auch mal Schluss sein, wenn sich die Story ja nicht weiterentwickelt. Irgendwie geht da nichts voran. Sonst, wo auch nichts vorangeht, ist zum Beispiel Randy Orton gegen Alberto Del Rio. Und zuvor wurde Del Rio von Sheamus abgelenkt, dadurch konnte Orton via RKO gewinnen. Das ist natürlich auch so mehr oder weniger ein Filler-Match. Hätte man besser bei SmackDown gebracht. Bei SmackDown? SmackDown. Es gab auch noch Big Show, welcher David Otunga via Weapon of Mass Destruction besiegte, weil Big Show ist ja wieder böse. Und David Otunga wurde von AJ angeheuert, einfach mal ein Match zu haben. War auch wieder... Ja, aber muss halt nicht immer sein. Also so an sich jetzt, wenn ich das so angucke, muss ich dann doch nur 2 Punkte für Raw geben, weil an sich nicht allzu viel bei den Stories zum Beispiel auch gemacht wurde. Es gab ja auch noch das Tag-Match Kane und Zack Ryder gegen Daniel Bryan und The Miz. Das fand ich an sich recht gut. Endete im No-Contest und Kane fertigte dann noch ein bisschen Zack Ryder ab, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Und ja... Das bleibt eigentlich zu diesem Match zu sagen. Wir haben eine neue Nummer 1 Herausforderin auf den Divas-Titel, nämlich Caitlyn. Wie findest du Caitlyn im Ring und so? Aha, im Ring, ich dachte schon im Bett. Nun gut. Im Bett hat sie bestimmt auch ihre Qualitäten. Wenn man ein paar also Bilder... Der gute Jonathan hat mir da schon was zugetwittert. Der Jonathan hatte sie alle. Der hatte sie alle. Vom Ripe, von der AJ bis zum Theodore Long hatte er sie alle. Du kennst ja noch den guten Kenny Dykstra, oder? Ja. Da hat er auch, glaube ich, mal erzählt in irgendwie Twitter und so, dass CM Hab Punk, ich nee, mitbekommen. dass John Cena und Kelly Kelly, glaube ich, was hatten oder irgendwie so. Ja, und danach hat er was mit Beth Phoenix und Ja, ja. den ganzen Zeug halt. Ja, Und es das gab ja auch scheint dann diese ein paar schönen Insider-Informationen zu sein. es gab ja auch die schönen Partnertauschgeschichten mit Beth Phoenix und CM Punk. Und mit wem ist jetzt CM Punk zusammen? Keine Wrestlerin, soweit ich weiß. Ich dachte, der war auch mal mit die einer dieser Bellas zusammen. Und damals war aber irgendwie anscheinend Daniel Bryan mit Beth Phoenix zusammen. Dann war Ach, Daniel genau, das habe ich Bryan auch. mit der Ja. Bella, mit der CM Punk zusammen war, zusammen. Und CM Punk war mit Beth Phoenix, die mit Daniel Bryan zusammen war, zusammen. Ja, das ist eine rege Partnerbörse. Das Kann man sich ja ist mal anmelden. Partner WWE 24. Und ja, jetzt ist Kate die Nummer neue Nummer 1 Herausforderin. Hat Eve zuletzt eliminiert und damit es auch ein bisschen spannend wird in der Divas Division, aber natürlich wird dann Layla beim Night of Champions ihren Titel verteidigen. Kann man auch mal machen. Ja. Es wird gerade rege gepiepst. Bei mir piepst es nicht. Okay. Gut, dann wären wir hier mit Raw durch. Jawohl. Machst du jetzt super, Adam. Jetzt höre ich's. Hätte ich nicht gedacht. Gut, dann. Sonst hast du ja diese Woche nichts gesehen, oder? So nee. Wrestling-technisch. Okay, dann würde ich dich jetzt einfach mal aus dem Anruf herausnehmen. Ich danke dir, dass du dabei warst. Und wenn du noch irgendetwas zum Pluggen hast, dann gerne raus damit. Genau, zum Plagen habe ich nicht viel, wurde ja oft genug vorhin geplagt, aber ich möchte es nochmal kurz anbringen. Mein Partner Speedy, die Podcast-Hure aus der Schweiz und ich, wir betreiben einen kleinen Podcast, haben 30 Downloads pro Folge, was uns sehr stolz macht. Und ja, ihr könnt das glaube ich finden. Dir aber nicht. Ist aber so. ihr könnt uns downloaden auf Freaks of Wrestling. Nein, nicht da. Ihr könnt es downloaden bei Facebook. Sucht einfach nach Freaks of Wrestling. Like die Seite. Wir haben 31 Likes. Das macht uns auch sehr stolz. Da sind dann alle Folgen verlinkt. Die könnt ihr dann auf Mediafire downloaden. Und die Seite wird gerade vom lieben Hirse, der jetzt hier gerade mit mir spricht, gemanagt. Die wird auch bald online gehen. Und auf Twitter sind wir, haben da auch schon 3 ganze Follower. 3 ganze Follower. Und einen halben. gut. Wenn ihr derbe Sprüche wollt und einen Non-PG-Podcast, der hauptsächlich von WXW, CZW und zurzeit sehr wenig um WWE und TNA geht, dann hört einfach mal bei uns rein. Vielen Dank. Und damit verabschiede ich mich hier vom Kayfabe-Cast, glaube ich. Nein, Wrestling Takeover-Podcast, aber ganz Ach, knapp stimmt, vorbei. Von Talk of Honor. Gut. Okay, dann. Ich danke dir, dass du dabei warst. Ja, ciao. Vielen Dank. Boah, ich glaube, es wurde mal wieder Zeit, dass die Qualität nicht mehr zu kurz kommt im Wrestling Takeover Podcast. Und deswegen werden wir jetzt mal ein wenig über TNA reden, würde ich mal meinen. Jetzt werde ich da einfach rege unterbrochen. Das gibt's doch nicht, Lenny. Das muss wirklich sein, also tatsächlich. Irgendwann musste ich meinem Ärger oder meinem Frust mal Luft verschaffen. Aber ich hätte doch jetzt eine schöne Überleitung. Okay, dann machen wir die. Gut, dann weiter. Kommen wir vom Freaks of Wrestling Niveau zum Kayfabe Podcast Niveau. Boah, das ist die beste Überleitung, die ich jemals gehört habe. Ja, danke schön. Und, also, ihr seid noch alle da, oder? Wir sind noch alle da, ja. Gut, jetzt habe ich nämlich nur den Jan sein Bild kleiner gemacht, aber ist ja egal. Ich habe jetzt bei mir in der Leitung den Lenny und den Jan vom Kayfabe Podcast und den Lenny seines Zeichen auch von Talk of Honor. Müsstet ihr, glaube ich, kennen. Ja. Ist ein bekannter Podcast, würde ich mal meinen. Entweder negativ oder positiv. es gibt ja da schon einige Gerüchte im Umlauf, dass da einige Strapazen in der Vergangenheit wahrscheinlich auf uns hinzugeflogen sind. Aber die möchte ich jetzt einfach mal nicht berücksichtigen. Ich möchte mich an dieser Stelle erstmal bei dir bedanken, dass ich dabei sein darf, genauso wie dem Jan wahrscheinlich, so geht's dem wahrscheinlich auch. Aber natürlich, da du uns eine wirklich delikate Seite zusammengestellt hast, Mensch. Das ist ja echt der Hammer. Also ich find's echt faszinierend. Ich find's mehr oder weniger impressiv, wie du das alles zusammenstellst. Das ist wirklich eine ganz, ganz starke Leistung. Und da darf man durchaus mal Applaus oder Respekt zollen. Auf jeden Fall. Ja, man muss ja den Partner-Podcast und den Freunden unter sich auch mal helfen. Und eine schöne Webseite macht natürlich dann auch schon wieder viel mehr her. Ja, aber du machst ja schon alles für uns. Es ist schon keine Kooperation mehr. Das ist ja schon fast, als ob du hier bei uns im Übernahme. Insider wärst. K-Fape Insider. Ja, das hört sich ganz gut an. Vielleicht kriege ich dann auch so ein Weekly-Segment bei euch. Ja, warum eigentlich nicht? WTO Inversation. WTO? Es ist nicht Wrestling Takeover, ja. So WT. Nee, aber ich finde generell, dass man auf das Gebiet TNA zusteuern sollte. Ja, und sozusagen haben wir dieses Mal auch eine Premiere. Die Premiere eines ganzen Wochenrückblicks und die Premiere von Impact Wrestling hier auf dem Wrestling Takeover Podcast. Ich habe mir diese Woche kann man jetzt nicht sagen, aber Sonntag war es, habe ich mir Impact Wrestling angeguckt vom 23.08.2012. Und ich würde hier auch gleich, wie wir es bei Raw gemacht haben, auf die Hauptfehde eingehen, nämlich die Aces and Eights gegen den United TNA Locker Room. Und da möchte ich euch einfach mal dazu befragen, wie ihr jetzt diese Fehde aktuell findet, was ihr dann gut findet, was ihr schlecht findet und ob das dann so weitergehen kann. Also ich fange da am besten mal an. Also es gibt da drei ganz normale Stichpunkte, die man für diese Fehde verwenden kann. Intensität, Glaubwürdigkeit und interessante Charaktere. TNA zeichnet sich mit dieser Storyline den Weg aus, oder mehr oder weniger, dass man sich halt durch diese Intelligenz und diesen Zeitgeist und den intelligenten Zeitgeist und die zeitgeistliche Intelligenz, man merkt, ich bin nicht no form, ist aber egal, dass man die Storyline weder auflöst oder banalisiert. Man zeichnet die an einem roten Faden durch die komplette Sendung. Das finde ich richtig gut. Man hat am Anfang angefangen, als der ganze Lockerroom im Ring stand, die offene Herausforderung angesprochen hat, da es ja Open Fight Night war. Und in der gesamten Sendung hat man das kontinuierlich am roten Faden durchgezogen. Und das ist das, was mich an dieser Storyline so fasziniert. Und das war nicht mal bei der Nexus der Fall, als es noch bei Monday Night Raw vor 2 Jahren im Sommer diese große Storyline gab. Und das fasziniert mich eben. Aber man darf vielleicht auch nicht den kongenialen Gegenpart von dieser Fehde vergessen, denn 1996 gab es ja die ECW-Invasion bei Monday Night Raw. Und an diese Storyline erinnert mich diese Aces und Aids, erinnert mich diese Gruppierung Aces und Aids ganz, ganz stark. Also wer sich diese Fehde noch im Hinterkopf gehalten hat von 1996, beziehungsweise noch einmal angesehen hat, ich war ja zu dieser Zeit noch nicht einmal auf Erden, der wird die Parallelen zwischen beiden Fehden ganz, ganz stark erkennen. Ja, da hast du auf jeden Fall recht und ich finde aktuell die Aces and Eights Fehde, ich finde es auch richtig gut, wie du schon gesagt hast, dass man die über die Show immer wieder einbaut. Das war ja bei Nexus nicht so. Da gab es ja dann wieder weitere Fehden und so, die dann nebenbei gelaufen sind. Stimmt ja, das so? Richtig. Ja, das ist ja eben das. Du musst eigentlich, das finde ich bei der WWE, das könnte man bei der WWE generell kritisieren, du musst die Show generell um die Hauptstoryline aufbauen. Das fehlt bei der WWE manchmal. Ja, da hat halt die Hauptstory im Main Event meistens den Platz und sonst eben wird sie gar nicht erwähnt, außer in irgendwelchen Rückblicken und so, die man einspielt, aber sonst wird sie eigentlich nicht richtig erwähnt. Und Aces and Eights natürlich in dieser Episode schon von Anfang an wieder gehypt, wenn man so sagen kann. Und dann auch im Main Event vertreten und über die Show auch mit den einzelnen Leuten, die dann kamen, sehr gut vertreten. Jan, ich würde dich jetzt mal um deine Meinung bitten da. Ich habe ja jetzt eigentlich schon fast alles gesagt, deswegen. Ja, das ist das Problem halt. Du redest immer als Erster, dann hast du schon alle Worte raus, ja. Ich habe ja nichts zum Reden, nein. Ja, das ist ja, deswegen bist du ja auch im KFA-Podcast-Team, da du ganz genau weißt, ich bin der Klabautermann, der alles erzählt und du brauchst nur ruhig und still in der Ecke sitzen und dich deines Lebens erfreuen. Und aus dem Grund bist du ja auch in unserem Podcast. Ja, dafür möchte ich mich auch nochmal bedanken. Ja, sehr gerne. Ja, wir haben ja hier gerade schon vom Nexus gesprochen. Also mich hat das, Aces and Aids hat mich am Anfang schon ein bisschen an Nexus erinnert, aber halt nur zu Anfangszeiten. Ja, also da, wo sie halt John Cena attackiert haben und die ganze, ich kann mich an diese Aktion erinnern, wo Nexus da die ganze Halle, den ganzen Ring zerstört haben. John Cena da auch den, sogar die Kommentatoren, die Ring-Announcer und so weiter attackiert haben. Gut, das hat und Aces Daniel Bryan hat ja noch den Ring-Announcer gewürgt und wurde daraufhin entlassen. Ja. Genau. ja, aber ist ja wiedergekommen, ne? Nein. Also, wie gesagt, es hat mich schon ein bisschen an Nexus erinnert. Allerdings, aus meiner Sicht, habt ihr es auch schon gesagt, der TNA macht das, klingt es einfach besser mit Aces and Aids. Sie lassen halt Taten sprechen. Man hat es gesehen, sie waren anfangs dabei und im Main Event. Also eigentlich hat der Lenny hier schon eigentlich alles gesagt. Ich finde die Fehde momentan sehr, sehr gut mit Aces and Aids gegen TNA. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass da TNA schon wieder ein bisschen auf WWE abguckt. Ich will jetzt mal nicht hoffen, dass es bei Bound for Glory in irgendwie so ein 8-Mann-Tag-Match oder mehrmals Tag-Match gibt zwischen Aces and Aids. Ich denke mal, da werden auch ein paar Mitglieder noch entlarvt. Also es gibt ja Gerüchte zufolge, dass Jeff Jarrett dahinter steckt. Chris Masters soll angeblich auch dabei sein. Und Joey Mercury auch. Also, Luke Gallows wurde ja auch gehandelt. Den konnte man schon erkennen, Joey Mercury übrigens. Ja, okay. Also ich hoffe mal jetzt nicht, dass es dann, wie gesagt, wie bei der WWE damals beim SummerSlam 2010, dass es da halt so ein Aces and Aids Match gegen so ein TNA United Match geben wird, weil das wäre dann für mich schon ein bisschen nach TNA abgeguckt. Ich finde, da sollten sie noch was anderes bringen, aber bisher gefällt mir die Fehde sehr gut und ich hoffe, die wird auch weitergeführt. Ja, ich finde auch, dass die Fehde sehr brisant wirkt, weil man eben auch die maskierten Leute hat. Und aber einen kleinen Fehler habe ich dann auch bemerkt, den hat der Matze von Voice vs. Spring aufgedeckt, nämlich dass bei dem Backstage Brawl zum Beispiel auch die gleichen Leute vertreten waren wie die im Ring. Also hat man das, glaube ich, vorhin dann noch aufgezeichnet und irgendwie live eingespielt. Ja, das ist mir auch aufgefallen. Aber mir ist es jetzt erst bewusst geworden, das stimmt allerdings. Also dieser Mann mit den etwas längeren blondierten Haaren, stimmt, der war ja tatsächlich auch in der Halle. Danke, Matze. Das finde ich aber dann schon an sich etwas schade, dass man hier nicht genug Leute zusammenbringen. Man könnte ja auch einfach, ja, wir hatten nichts zu tun, Chavo Guerrero, Hernandez und Kid Cash und solche, da haben wir ja schon drei Leute von, zum Beispiel von TNA oder auch ein Simeon oder so, die kannst du dann unter die Masken stecken und die müssten ja einfach nur verprügelt werden und die müssten ja dann gar nicht mehr in die Shows kommen. Es sind ja zuletzt dann Ich bin mir ja eigentlich ganz sicher, dass hinter dieser Storyline generell Legenden stecken von TNA. Denn man hat ja jetzt bald das 10-jährige Jubiläum mit Bound for Glory und das wird ja wahrscheinlich bei Bound for Glory gipfeln. Also ich bin mir ganz sicher, dass diese Männer, die unter diesen Masken stecken, schon einmal was mit TNA zu tun hatten. Ob das Joey Mercury war, das steht ja außer Frage. Das muss ja nicht stimmen. Er war so kurz im Bild und deswegen macht das diese Storyline für mich eigentlich noch zu einem Mysterium, generell mysteriös für mich, diese Storyline. Ist eine sehr, sehr gute Hintergrundgeschichte und basiert wahrscheinlich auch auf einer intellektuellen Booking-Basis. Also die Booker haben sich da, unter anderem natürlich der Chefbooker von TNA, Bruce Pritchard, hat sich da schon einiges dabei gedacht. Und jetzt kommt der Fakt, der historische Fakt wahrscheinlich hinter diesem Bruce Pritchard. 2010, die nächste Storyline, wurde von ihm bei der WWE ins Leben gerufen. Denn er war damals auch Chefbooker von der WWE, also ja, auch da sind natürlich wieder Parallelen da. Hoffentlich versaut man das aber diesmal nicht. Ja, der hat sich vermutlich dann seine alten DVDs angeguckt mit Nexus und wird sich gedacht haben, ha, das können wir bei TNA doch noch besser machen. Da ist noch Feuer in der Suppe. Ja, ach, übrigens, Aces und Aids hatte ja vor dem Main Event in einer Backstage-Promo die Dead Man's Hand angesprochen. Ich habe jetzt noch ein wenig geforscht im Internet und ich habe herausgefunden, dass die Dead Man's Hand ein Pokerspiel ist. Und es ist eine Hand im Kartenspiel Poker, also um genau zu sein. Und sie besteht aus zwei Paaren, Achten und Assen, jeweils von Pik und Kreuz. Und dazu passend gab es mal ein Lied, das hieß Aces und Aids von Uncle Cracker. Und da wurde diese Dead Man's Hand auch bewusst untergeordnet und hineingegliedert, sodass man jetzt eigentlich vermuten könnte, dass die TNA den Namen daher geklaut hat oder eben die Rechte erworben hat. Aber irgendwie damit hängt es auf jeden Fall zusammen. Ja, der Lenny ist unreichend informiert. Ja, auf jeden Fall. Das ist er immer. Nee, also das war eigentlich für mich eine total skurrile und obskure Situation diese Woche. Also ich habe mir wirklich zum ersten Mal seit längerer Zeit keine einzige Weekly Show der WWE angeguckt. Oh, ich auch. Also es ist wirklich, es war bei mir schon länger. Hast du nicht Saturday Morning Slam geguckt? Das habe ich angeguckt. Das ging aber auch nur eine halbe Stunde und ist so ein bisschen meine Zielgruppe deswegen. Wenn ich kurz fragen dürfte, ich kenne mich damit nicht so ganz aus, was wird denn da so gezeigt? Ja, also, ich glaube, da reden wir jetzt auch noch ein bisschen drüber. Da haben wir hat er ja vorhin überhaupt noch mit seinen zensierten Geschichten mit Caitlin geredet. Und genau aus dem Grund würde ich doch mal meinen, dass wir nochmal auf dieses Thema eingehen. Oh. Saturday Morning Slam, TVG-Format ist das ja schon. Das ist das, also das niedrigste, was es in den USA gibt, das noch unter PG. Ja. Ich hab nämlich gedacht, das war noch das M war das letzte. Nein. Das war doch, glaube ich. Nein, das war irgendwie etwas mit Y und T oder so. Weil das war letztens bei Matze auch, da haben sie auch gesagt, irgendwie etwas mit Y und T oder so. Also die ganz niedrigste Geschichte da in den USA. Ja, wie gesagt, das sagt eigentlich schon vieles über die Show aus. Also wer das Match gesehen hat zwischen Kofi Kingston und Heath Slater, dem wird aufgefallen sein, dass über 5 Minuten nur der Arm das Hauptthema des Matches war. Entweder bei Heath Slater, entweder bei Kofi Kingston. Und das hängt natürlich damit zusammen, dass man keinerlei Schläge gegen den Kopf oder irgendwelche Haltegriffe gegen den Nacken dem Zuschauer suggerieren will. Ich glaube, die Kinder, die das suggerieren und das Programm für kleine Kinder, das passt jetzt irgendwie nicht so richtig zusammen, ist aber wie gesagt auch jetzt Nebensache. Oder nebensächlich. Denn was man präsentiert hat, da bin ich eigentlich ehrlich gesagt gar nicht mal unzufrieden. Man hat das wirklich als eine Kindersendung gehypt und dafür, dass es eine Kindersendung war, hat man das Programm eigentlich sehr, sehr gut und kontinuierlich abgeliefert. Also ich war nicht dagegen. Problem war natürlich nur, dass Santino Marella mit dem United States Titel zum Ring kam. Das ist natürlich dann so eine Geschichte, wo ich mir sage, hättet ihr es dann doch weggelassen, das Match, sondern erstmal Brodus Clay gegen Curt Hawkins gebracht. Aber da war die Show wahrscheinlich schon zu weit fortgeschritten. Aber da merkt man auch mal, wie kurzfristig die WWE bookt, wie kurzweilig das Booking-Geschehen verläuft bei der WWE. Also wurde doch Saturday Morning Slam noch vorm SummerSlam aufgezeichnet. Ja, am 14.8. Aber trotzdem, wenn man weiß, dass der Titelwechsel am Sonntag bevorsteht, dann kann ich den Typen noch nicht mit dem Titel reinkommen lassen. Das ist für mich ein totaler Fehler. Ja, wahrscheinlich wird dann die WWE in der nächsten Seite der Morning Slam-Ausgabe sagen, Santino, du musst jetzt rausgehen, und es kommen in der Turnpult und sagen, ja, ich habe verloren, und dann werden ein paar Clips gezeigt und das war's dann wahrscheinlich. Naja, in der nächsten Ausgabe hatte er seinen Titel dann gar nicht mehr. Aber eines können wir uns schon sicher sein für die nächste Saturday Morning Slam Ausgabe. Also der Zuschauer da draußen, der uns jetzt gerade zuhört, der kann sich jetzt sicher sein, dass nächste Woche Santino Marella wieder seine Entrance bekommt und am Kommentatorenpult sitzen wird. Und Santino Marella hat seine Sache gut gemacht, muss ich sagen. Ich als kleines Kind hätte mich unterhalten gefühlt, wenn Santino Marella am Kommentatorenpult sitzen würde. War sehr, sehr gut gemacht. Sehr gute Leistung von Santino. Ja, ich fand auch, dass Santino hier einen guten Job gemacht hat und mit Josh Matthews, der ist eigentlich immer sehr professionell, der geht immer sehr professionell zu Werk und ich finde, Josh Matthews ist auch einer der besten Kommentatoren und der passt an sich. Hat aber leider überhaupt nicht in diese Zielgruppe reingepasst. Also hast du gemerkt, er hat totale Schwierigkeiten gehabt, sich mal so wenig kinderfreundlich zu artikulieren, dass es halt doch so im TVG-Rahmen liegt. Das ist für Santino schon leichter, denn der hat so mehr oder weniger mit dem Publikum kommuniziert, so ähnlich wie bei Dora auf Nickelodeon. Und ja, ist aber wirklich wahr. Und das ist das, was Santino wirklich sehr, sehr gut gemacht hat, was man ihm hoch anrechnen muss hier. Ja, Santino macht seinen Job richtig gut, aber Josh Matthews eben, der ist ein bisschen verloren und sein Talent wird vielleicht auch vergeudet, aber wen willst du denn da anders hinstellen? Du kannst ja keinen Michael Cole hinstellen, weil der kann das erst recht nicht verkörpern. Ich würde dann doch Brodus Clay bevorzugen. Dass man Brodus Clay in Santino Marella den Posten gibt und wenn Brodus Clay halt mal ein Match hat oder Santino Marella, dann setzt man halt Scott Stanford dort mit ans Kommentatorenpult, denn der hat auch so ein paar Entertainment-Fähigkeiten. Und ich bin mir generell, bin ich unsicher, warum die WWE Scott Stanford nicht mal in die höheren Regionen befördert. Zum Beispiel jetzt bei SmackDown. Da hast du doch jetzt halt eben nur noch zwei Kommentatoren. Warum setzt du denn Scott Stanford dann nicht noch mit ans Kommentatorenboot? Ich finde den Mann klasse. Lass den doch mal ins Kommentatorenboot. Der hat auch, wie gesagt, immer mal ein paar Witzchen auf Lager oder parat oder in petto, wie man es ausdrücken will. Und genau aus dem Grund fasziniert mich der Mann eben auch. Ja, Scott Stanford kommentiert ja bei Superstars auch einige Matches. Ich glaube vom SmackDown-Teil sogar. Wenn ich mich jetzt, nein, vom Raw-Teil mit Josh Matthews, und da gefällt er mir auch immer richtig gut. Ist wirklich schade. Ja, man könnte ja zum Beispiel Michael Cole von SmackDown wegnehmen und dort dann einen Scott Stanford hinstellen oder eben auch einen Matt Striker noch dazu, weil der sollte auch noch irgendwann wieder ins richtige TV zurückkommen. Jetzt verfrachtet euch mal in die Lage des Jahres 2008, als es da noch ein Krisen-Kommentatoren-Team gab von SmackDown. Jim Ross zusammen mit Taz. Ach, ich habe mich in dieses Duo verliebt. Die waren sowas von kompetent. Auch die haben sich immer wieder selber irgendwie angestochen oder ins Wort gegeigt. Also ich fand die beide richtig gut. Auch dasselbe Kommentatorenteam, was man dann bei Backlash 2008 angefangen hat, mit Mick Foley und Jim Ross, fand ich ebenfalls riesig. Vince McMahon hat Mick Foley ja dann gefeuert, weil er ihn nicht gut fand, am Mike da immer Fehlinformationen geliefert hat. Also der Meinung war ich ja überhaupt nicht. Vielleicht lag es auch damit zusammen, dass ich mich damals halt noch nicht so smartmarkig orientiert habe, als es jetzt der Fall ist. Damals habe ich mir halt immer nur SmackDown angeguckt und auf Premiere, Raw und Bottomline und vieles verfolgt. Das ist natürlich heute nicht mehr der Fall, da es eben das Internet als interessantes Medium gibt, damit heute alle Fans mittlerweile schon das WWE-Geschehen kostenlos verfolgen können, wenn auch nicht unbedingt ganz legal. Aber diese Varianten, die gab es halt früher noch nicht. Und damals, wenn ich mich jetzt an die Zeiten 2008 erinnere, oder eben auch 2009 mit der Fehde von Jeff Hardy, dann kriege ich ganz ehrlich Gänsehaut, weil sowas habe ich heute nicht mehr. Sowas, solche interessanten Storylines wie CM Punk und Jeff Hardy, die auch ein wenig an die Realität anknüpfen, als CM Punk immer als Straight Edge Savior, da man wenig auf Jeff Hardys Drogenvergangenheit angespielt hat, das hast du heute nicht mehr. Das ist einfach natürlich die Fähigkeit des PG, dass man Leute mehr oder weniger unterdrücken kann, auch wenn es nicht unbedingt so lieblich erscheint, wenn ich das jetzt hier so ausdrücke. Aber es ist nun mal, es fungiert als Realitätsmangel der WWE heutzutage, dass man im PG halt nicht mehr die Realität bevorzugt behandeln kann. Das hattest du früher natürlich noch. Ja, da würde ich mich auch sehr darauf freuen, wieder, wenn sie das machen würden. Es gab ja auch sehr großartige Fäden, zum Beispiel, wenn man jetzt, ich weiß nicht, ob ihr so Ring of Honor orientiert seid, aber da hat man zum Beispiel auch genommen, dass Davey Richards gegen Kevin Steen und dass Davey Richards bald Ring of Honor nach Japan verlassen möchte. Und das hat man da auch eingebaut und sowas. Und sowas finde ich dann immer besser, wenn man dann realistische Sachen einbaut, die wirklich so im Leben dieses Wrestlers passieren und nicht so erfundene Sachen. Apropos Davey Richards, was haltet ihr eigentlich von dem Skandal mit Team Ambition? Also, ich weiß nicht, wie ich mich da jetzt zügeln muss, wenn ich diese Geschichte verfolge. Aber Kyle O'Reilly hat sich ja dann doch nochmal entschuldigt, öffentlich. Weil er gemerkt hat, ja, ich habe wirklich Scheiße gebaut. Ich muss jetzt mal ein wenig aufpassen. Und bei Davey Richards war das ja nicht der Fall. Und ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr, wie der dritte hieß. Davey Richards und Kyle O'Reilly waren mir ein Begriff, aber der dritte nicht. Und Tony Cosina? Gut, da haben wir es doch. Glaube ich zumindest. Ja, Cosina, Tony Cosina war es und wahrscheinlich habe ich das irgendwie verdrängt, weil nachdem er den 16-Jährigen gejoked hat, war ich mir diesem Namen nicht mehr unbedingt so bewusst. Ja, der hatte so einen richtigen Shootfight bestritten mit so einem 16-Jährigen ja. Wrestler und hat dem ja richtig eine auf die Fresse gehauen und hat dann eben auch den in dieser Liga unerlaubten Piledriver ausgeführt und ja. Natürlich, wenn ein Move unerlaubt ist, dann ist er das nicht ohne Grund. Piledriver sind ja immer sehr gefährlich auf den Kopf und er hat ihn einfach mal durchgezogen und dann hat er dem Kind mehr oder weniger die Luft geraubt. Ich meine, um jetzt auch nochmal auf das Thema Piledriver und WWE zurückzukommen, du brauchst doch heutzutage in jedem Match nicht Hardcore. Es muss realistisch sein. Das ist das, was die WWE auszeichnen muss. Du brauchst doch nicht in jedem Kampf immer Blut und Deathmatch und immer sowas, was jetzt auch die Freaks of Wrestling thematisieren. Du brauchst in jedem Match Deathmatch, du brauchst Deathmatch, du musst Blut sehen, du musst Blut sehen, du musst Rasierklingen sehen, du musst einen rasierklingenbestückten Stuhl sehen, der auf den Rücken des mit Spritzen bestückten Hinterteils draufgeschlagen okay, wird. Okay, Lenny, hol los. Das wollen wir ja nicht. Du musst Realismus bieten. Und das ist bei TNA aktuell der Fall, finde ich, mit der Storyline mit Claire Lynch und AJ Styles. Und aber Claire Lynch hat ja jetzt gekündigt, weil sie sich von den Fans gemobbt fühlte. Also da frage ich mich schon, was sich diese Frau da einbildet, weil eine gute Schauspielerin ist ja was anderes. Ja, generell, warum geht sie denn dann zu TNA, wenn sie eigentlich ganz genau weiß, irgendwann wird mein Name an die Oberfläche kommen? Ich meine, also mein bürgerlicher Name, also ich finde diese Sache generell ein wenig konfus. Aber ich bin froh, dass jetzt diese Fehde beendet wurde und ein Match darum, ob jetzt AJ Styles den Vaterschaftstest macht oder nicht, ergibt ja auch gar keinen Sinn. Ach, die Fehde ist beendet. Hoffen wir es einfach mal. Ja, kann ja gerne noch mit Daniels und Kassarian gegen AJ weitergehen, aber bitte dann ohne dieses Kind und so. Ich finde es ja generell schon beeindruckend, dass ich mir gar keine WWE-Show diese Woche angeguckt habe, sondern nur TNA, die Einspieler angeguckt habe, die Ausschnitte auf YouTube. Das sagt wahrscheinlich auch vieles über das TNA-Produkt aktuell aus, dass ich ein kleiner Fan geworden bin. Also nicht mehr, die WWE scheint mir mehr aktuell die Nummer 1 zu sein. Ja gut, doch von TNA. Aber einen kleinen Makel will ich schon sagen, einen kleinen Haken, ja. Also man kann sich TNA nicht live angucken, ja. Da kommt wirklich mal eine Szene, dann ist wieder Werbung. Danach zeigen sie wieder eine Szenarie, dann irgendwie eine kurze Ring-In-Promo, dann ist wieder Werbung. Ja, also Werbung, da gebe ich der WWE einen ganz kleinen Plus, ja, da, die zeigen, ja, okay, na, die da zeigen... Da können wir auch weniger. Direkt nochmal drauf eingehen, denn, ja. Auf die Fernsehzeiten. Hirsemann, du bist Host, rede einfach mal irgendwas. Ja, du hast jetzt die Sendezeiten angesprochen, die sind ja auch, wenn ich mich nicht ganz täusche, eineinhalb Stunden, glaube ich, sind die Sendezeiten von TNA. Da kann man natürlich mit dieser Ace and Eight Story sehr viel anfangen. In drei Stunden wäre das dann schon etwas übertrieben. Also ich finde so eineinhalb Stunden besser wie diese drei Stunden immer von Monday Night Raw. Die sind dann schon oft zu viel wieder. Und TNA gefällt mir auch aktuell sehr viel besser wie Raw, SmackDown und alles, was halt eben WWE so macht. Ich finde auch die ganzen Storylines von TNA aktuell, abgesehen von dieser Clara Lynch Storyline, sehr, sehr gut aufgezogen. Ich bin sehr interessiert an der Auflösung von Aces and Eights. Und ja, mich interessiert aktuell TNA sehr viel mehr wie WWE. Hätte ich mir vor ein paar Monaten vielleicht nicht gedacht, weil da war TNA jetzt nicht immer so in... Bitte? Also, ja, da du es gerade angesprochen hast, also wenn ich jetzt an November 2011... an Oktober 2011 zurückdenke und mir TNA angeguckt habe, dann habe ich mir immer gedacht, bist du irgendwie zu blöd, um TNA zu verstehen? Bist du zu stupide, um TNA zu verstehen? Das war so ein wenig damals so mein Bedenken, denn TNA hat Stories geliefert mit einem Sprung, mit einem unglaublichen Sprung in der darauffolgenden Woche, wo ich gar nicht mehr wusste, was ist denn jetzt los? Haben die irgendwie das Band ausgetauscht? Also TNA war damals wirklich Ende des Jahres wirklich ein ganz, ganz großes, limitiertes Unternehmen, welches die In-Ring-Fähigkeiten wirklich sehr, sehr gut repräsentiert hat. Und auch die Illustration der Fäden war auf grundlegender Basis relativ gut. Das Problem ist nur, das Endprodukt, was du den Zuschauern präsentieren musst, muss einen Sinn ergeben und eine Logik ergeben. Und damals war ich mir wirklich sicher, du bist kein Pionier der Logik, du verstehst es anscheinend nicht, denn TNA hat damals wirklich unter anderem mit diesem Wildcard Tag Team Tournament einmal Storylines geliefert, die waren ja unzulänglich. Also da habe ich mir wirklich gedacht, TNA, was macht ihr denn? Das ist doch kein Wrestling mehr, Mensch. Also früher fand ich jetzt TNA, eigentlich bin ich immer TNA-Fan gewesen. Ich habe es mir erst wieder angeguckt mal, dann war mir hat's gut gefallen, so 2010 oder so. Dann kam wieder vor 3 Monaten oder so bis jetzt die Zeit, wo ich es nicht mehr geguckt habe, weil die Shows waren mir dann einfach noch zu viel zum WWE-Programm dazu. Aber jetzt sind eben mit der Ace's Night Story und vielen anderen wieder sehr interessante Storylines dabei. auch ein paar schöne neue Charaktere sind jetzt bei TNA vorgestellt worden und das ist an sich eigentlich der Grund, weshalb ich jetzt wieder TNA regelmäßig und wöchentlich wieder einschalte und eben nur noch SmackDown und Raw so von WWE verfolge und das andere dann eben nicht mehr so oft. Ja, ich find's ja generell schade. Also ich bin ja 2005 mit Eurosport zu TNA gekommen. Hab da unter anderem von Pay-Per-Views-Matches gesehen, denn damals wurden die Pay-Per-Views noch übertragen. Unter anderem, was mich da fasziniert hat, war das Full Metal Mayhem Match von Destination X 2005 zwischen Jeff Hardy und Abyss. War sehr extrem. Für meine Begriffe damals, das ist auch ein Grund, warum ich ein sehr, sehr großer Jeff Hardy-Fan bis heute bin. Und 2008 kam er dann Sky, hatte TNA in das Programm genommen. Man hatte dann noch so einen kleinen Ableger, TNA Explosion. Und den hat man immer auf D-Max präsentiert, Anfang des Jahres 2009. Und es gab doch auch auf D-Max immer diese Classics von TNA. Ja, und das kam aber immer donnerstags 4.20 Uhr oder 3.20 Uhr. Genau, die habe ich mir dann immer aufgenommen und habe mir die dann auch manchmal angeguckt. Und das war dann sozusagen auch mein erster Einstieg so bei TNA. Dann hat mir immer ein Freund erzählt, wie cool das ist, die haben einen sechseckigen Ring, dann habe ich das manchmal verfolgt, dann in der Power Wrestling wieder nachgelesen und dann kam eben der viereckige Ring, der hat mir dann mehr zugesagt wie der sechseckige und dann bin ich eben auch Fan geblieben. Ach man, wer erinnert sich nicht an den Main Event von Bound for Glory 2005, als sich Rhino den TNA World Heavyweight Titel schnappte, nachdem er zuerst, man sollte bedenken, ein Fatal 4-Way Monster Spawn Match gegen Jeff Hardy, Sabu und Abyss gewonnen hat, danach eine 10-Man Battle Royal, Hauptherausforderer, und er hat sich dann noch die Titelchance bewahrt und am selben Abend eingelöst und dann den Titel geholt. Also, das war für mich damals. Ich habe mir gedacht, was ist denn das? Das gibt's ja gar nicht bei der WWE. Das ist so ein schockierendes Booking und generell, also, das war für mich. Impact Wrestling hat schon einige interessante Memorien bei mir zurückgelassen. Hat die WWE natürlich auch, gerade im Jahr 2005. Ich habe dieses Jahr einfach am stärksten Erinnerung, weil es für mich das erste Jahr war, mit dem ich richtig mit dem Wrestling in Verbindung gekommen bin. Das war zuvor nicht so. Ich bin zwar seit 2003 Wrestling-Fan, habe mir aber halt seit Anfang 2004 immer nur SmackDown und Tele 5 angeguckt, samstags 22 Uhr. Und nachdem das Wrestling 2006 dann immer mehr in den Hintergrund bei Tele 5 gerückt ist, da man ja so ein wenig den Spielfilmsender zelebrieren wollte. Und da ist ja dann immer SmackDown immer weiter hinten ins Programm gerutscht, war dann ja sogar donnerstags 0 Uhr, also das konnte ich mir überhaupt nicht mehr angucken. Ich muss übrigens mich noch ganz kurz korrigieren, denn SmackDown lief damals freitags 22 Uhr, nicht, dass es jetzt hier jemand an irgendwie hier mal anzettelt. Ich bin ja sowieso bei Talk of Honor, deswegen wird das mal ein bisschen negativer bei mir gesehen. Naja, bin ich ja gewohnt. Und ja, wie gesagt, das waren halt so ein Grund für mich, erstmal vom Wrestling eine Pause zu nehmen. So ein wenig eine Abstinenz. Und nach 3 Monaten kam ich dann wieder, habe mir die Power Wrestling gekauft im Oktober 2006 und dann stand da auf einmal ganz vorne, ganz fett drauf, Kurt Angle entlassen. Und ich habe mir erstmal gedacht, hä? Was hast denn du verpasst in der gesamten Zeit? Ja, 3 Monate können beim Wrestling sehr, sehr lang sein. Ich sag's jedem Fan, mach doch mal eine 3-monatige Abstinenz vom Wrestling. Mach diesen Zyklus einfach mal durch. Ihr werdet danach schockiert sein, was im Wrestling alles passiert ist. Macht es einfach mal. Also ich mach's nicht mehr, ich hab's schon gemacht. Aber nee, ist wirklich mal empfehlenswert an alle Wrestling-Fans. Das Projekt Lenny. Ja, ich habe jetzt hier alles erzählt. Ich kann so weiter erzählen, wenn ihr wollt. Nö, das glaube ich reicht jetzt erstmal so. Ja, hast du sehr viel erzählt und ja. Ich glaube, wir kommen jetzt. Ich präsentiere mein Können doch sehr gerne. Gerade bei Wrestling Takeover, denn da ist das Ganze ja noch ein wenig gelockert. ja, wie gesagt, als bei anderen Podcasts, genau aus dem Grund kann ich hier ein bisschen drauf losreden und das macht mir dann auch automatisch sehr viel Spaß. Auch wenn ich hier dann immer mal von dem einen oder anderen als toll, als ich fühle mich als was Besseres als die anderen bezeichnet werde, wie von einem Mann, der vorhin schon im Podcast war, aber jetzt leider nicht mehr mit dabei ist. Das stimmt natürlich nicht. Also nur weil ich bei Talk of Honor bin, heißt das ja jetzt nicht, dass ich hier mehr oder weniger die Fakultativität symbolisiere. Das stimmt ja nur überhaupt nicht. Weil Manu Differenzen hat mit einigen anderen, das heißt ja nicht, dass ich da automatisch mit drin, mit dem Boot hänge und gleichzeitig auch noch als schlecht bezeichnet werde. Das finde ich echt unzulänglich manchmal. Und wie gesagt, ich bin froh, wenn ich bei Wrestling Takeover mit dabei bin. Gerade auch beim Hörsemann. Hörsemann finde ich sehr sympathisch, ist auch ein guter Freund von mir und ich bin einfach froh, dass ich euch alle kennengelernt habe, weil ich bin halt erst ab Januar 2012 hier in dieses Podcast-Geschehen mit hineingerutscht und der Hörsemann und ich, wir sind ja in derselben Sendung debütiert, wenn du dich noch daran erinnern kannst. Es war ja Tobi und Ricky Show, da hast du das erste Mal angerufen und auch ich das erste Mal angerufen. Ja, da hast du recht. Und ja, genau das ist halt das, was uns ein wenig auszeichnet. Wir haben uns eigentlich beide gleichzeitig in derselben Sendung kennengelernt. Und genau, das ist halt, warum ich halt auch diese starke Verbindung zum Hörsemann fühle, weil wir haben beide zusammen angefangen und das ist eben auch das, was mich am Hörsemann so ein wenig begeistert. Danke, Hörsemann. Bitte, Lenny. So, aber jetzt möchte ich wirklich mal wieder schnell auf Impact Wrestling zurückkommen. Wie fandet ihr denn die Anfangspromo? Das Ding zum Beispiel, die Aces and Eights herausgerufen hat, aber dann nur zwei von ihnen gekommen sind und diese zwei dann eben mehr oder weniger blutig geschlagen wurden und einer dann ihm gesagt hat, ihr werdet später noch euer Leid erfahren. Also ich würde jetzt mal sagen, der Jan fängt an. Ja, also ich fand, dass TNA das schon mal sehr, sehr gut gemacht hat. Hat das Ding ja letzte Woche auch ja schon, also nicht jetzt letzte Woche, davor, die vorletzte TNA-Ausgabe. Da hat das Ding ein Telefonat mit Hulk Hogan geführt und dass er halt gesagt hat, nächste Woche ist Open Fight Night und dass dann halt wir Aces and Eights herausrufen werden. Also, das fand ich, hat TNA Impact schon mal gut gemacht, dass sie es auch vorher angekündigt haben und auch wie Sting das gebracht hat. Und ja, also ich habe mich ein bisschen gewundert. Ich möchte auch erstmal sagen, dass der Typ da, der demaskiert wurde, wenn ich das mal so nennen darf, ich habe jetzt leider keine Ahnung, wer das ist. Ich habe auch von noch niemandem eine Antwort bekommen, wer das überhaupt sein soll. Kann mir da irgendjemand Auskunft geben oder ist das irgend so ein unbekannter Independent-Wrestler? Also ich habe genauso wenig Ahnung wie du in diesem Thema jetzt, weil mich jetzt auch mal interessiert, wer das überhaupt ist, aber habe bis jetzt noch nichts gehört, auch in den großen Podcasts und so, die mit WWE in Verbindung mit TNA in Verbindung stehen, habe ich auch noch nichts davon gehört. Ja, aber grundsätzlich fand ich eigentlich die Anfangspromo sehr gut. Und das hat sich dann auch auf das Ende bezogen, also das hat aus meiner Sicht TNA sehr, sehr gut gemacht. Also TNA baut hier logisch diese Storyline weiter auf, von Anfang bis zum Ende und wieder, wenn man jetzt durch die Show geht, immer noch interessant gehalten. Danach gab es ja zum Beispiel noch Terra, welche Miss Tessmacher besiegt hat und Miss Tessmacher hat zuvor gesagt, weil er heute Open Fight Night ist, dass sie ihre Meisterin, ihre Lehrerin herausfordern möchte und gucken möchte, ob sie besser ist wie sie. So, also kenne Terra jetzt, ich habe von ihr in der TNA noch kein einziges Match gesehen. Sag ich jetzt so, wie es ist, denn ich aber von bin WWE, einer, oder? Der bei TNA mehr oder weniger nur Ausschnitte schaut und Terra war jetzt auch einige Zeit nicht mal mit da, beziehungsweise nur bei Pay-Per-Views und Terra ist für mich ja halt nur als Victoria bekannt aus der WWE und die hatte ein Riesenpotenzial. Du hast aus der noch nie was gemacht, da ein gewisser Herr John Laurinaitis damals noch hatte dann Jim Ross aus der Talente-Riege in seinem Posten verdrängt, ist dadurch ja dann durch seine Schmeicheleien an den Posten des Executive Vice President of Talent Relations herangereift. Und er hat ja dann, wie gesagt, Victoria gefeuert, da sie nicht den Nutzen von John Laurinaitis Anforderungen erfüllt hat. Denn er wollte nur Bademodels, die, also ich find's echt nicht gut. Ich find's wirklich nicht gut. Sag ich so, wie es ist. Ich meine, guck mal, die WWE hat da einen riesen Fehler gemacht. Du kannst doch Victoria nicht feuern, die war im Ring mit einer der Besten. Die hatte Potenzial noch, die war noch jung. Und TNA hat das Ganze jetzt mehr oder weniger zum Nutzen gemacht. Und die WWE hat damals einen riesen Fehler gemacht. Und das ist auch wieder ein Fehler von John Laurinaitis, der ja Charlie Haas gefeuert hat, zusammen mit Jackie Gator. Und das ist einfach nicht okay. Du kannst nicht Leute feuern, ohne Grund, nur weil sie gerade einen Hochzeitsurlaub gemacht haben und aus dem Grund verhindert sind. Und du dann meinst, ja, die haben eine Verletzung, für die haben wir keine Storyline mehr, die feuern wir. Aber du hast sie doch immer noch als gute und starke Wrestler im Hinterkopf. Also musst du irgendeine Verwendung für diese Leute haben. Und das ist ein Fehler der WWE, ein ganz, ganz großer Fehler in der letzten Zeit. Dieses Jahr hat sich das ja schon wenig verbessert, dass man nicht grundlos immer irgendwelche Leute feuert, die dann doch im Ring über gewisse Fähigkeiten verfügen. Also ich finde es auch sehr schade, dass WWE sich von Victoria getrennt hat. Aber ich finde es gut, dass TNA sie jetzt aufgenommen hat und Victoria blüht da sozusagen auch wieder auf und zeigt auch meiner Meinung nach sehr schöne Matches. Und zeigt auch, warum sie zu Recht noch im Wrestling aktiv ist und wieso WWE eben einen Fehler gemacht hat, sie zu entlassen. Ja, generell, Tara ist ja 2008 dann nach der Entlassung, und ich weiß gar nicht, also Laurinaitis hat auf jeden Fall zu ihrer Entscheidung beigetragen, dass sie letztendlich gegangen ist, da sie mit ihrer Rolle nicht zufrieden war. Laurinaitis ihr zugesichert hat, man hat keine Storylines mehr für sie. Also da wäre ich auch enttäuscht. Sie wollte ja eigentlich ja 2008 den Weg in das MMA einschlagen, hat das dann aber irgendwie nicht geschafft, und dadurch ist sie ja dann wieder 2009 zu TNA gekommen. Und die Entwicklung oder die Erwartungshaltung, die Tara da eingegangen ist, dieses Risiko, war letztendlich gar nicht mehr so schlecht. Ja, also TNA hat hier einen guten Zug gemacht mit Tara, dass sie sie verpflichten, und Tara hat jetzt wieder einen schönen Arbeitsplatz, wenn man so sehen kann. Ganz genau. Genau. Mensch, es sind ja einige Pausen mit dabei. Jan, du musst auch mal was sagen. Ja. Du kennst doch Tiara bestimmt auch noch aus den WWE-Zeiten. Genauso wie Brooke Tessmacher, damals noch im Extreme Exposed 2006. Waren das nicht noch tolle Zeiten? Ja, tolle Zeiten, allerdings vermisst man die, ne? Also, wenn man sieht, was die WWE zurzeit macht, da muss ich schon manchmal wirklich heulen. Früher gab es so viele gute Talente, ja. Und wenn man heute sieht, da gibt es noch so viele, die so viel Potenzial haben. Ich sag nur Drew McIntyre, ich sag nur Alex Riley, ich sag nur, ja. Ja gut, das sind so meine zwei, ja, Michael McKinney-Cut, die zähle ich auch noch dabei, der ist auch gut aus meiner Sicht. Also das sind so drei Typen, die wirklich etwas drauf haben, nur die WWE sieht einfach nichts in denen und sagen, ach ja, ja, sie zeigen nicht so gut, kommen bei den Fans auch nicht so gut vielleicht an. Wir setzen wieder auf Orton, Cena, das sind ja die Kinderlieblinge. Hauptsache, die kommen ins Main Event und werden wieder schön World Champion. Also, das finde ich einfach nur schade, wenn ich mal ganz im Ernst bin. Also, wenn die WWE so weitermacht, dann verlieren sie auch noch ihre letzten treuen Fans. Also, mit mir haben sie auf jeden Fall schon einen verloren. Ach so, übrigens, wir können ja mal eine ganz, ganz kurze Werbung einbauen. Ne? Lieber Zuhörer, ja, ganz genau du, der gerade zuhört, das bin ich zwar selber, ist aber auch egal. Wie gesagt, der gerade zuhört, gebt doch mal bei YouTube, wenn ihr mal was Amüsantes sehen wollt, gebt doch mal ein WCW Oz Entrance. Kevin Nash kann für mich machen, was er will. Er wird immer dieser Oz bleiben. Oz war der bei Night of Champions 2011 reingerannt ist und CM Punk vermöbelt hat. Das war nicht Kevin Nash, das war nicht diese, das war Oz. Schaut euch mal diesen Oz Entrance an. Dann könnt ihr auch wissen, warum ich so eine schlechte und wirklich nicht unbedingt funktional fundierte Meinung zu diesem Thema oder zu diesem Mann Kevin Nash habe. Also wenn sich Kevin Nash jetzt gegen Deven, wie auf seinem Twitter-Account, bemerkbar macht, dann bin ich wirklich extrem enttäuscht von diesem Mann, der ja selbst die Cruiserweights damals der WCW als Vanilla Midgets angesehen hat. Und das finde ich einfach nicht okay, wenn er die Deven kritisiert und ebenso die Cruiserweights, weil sie kein anständiges Match auf die Beine stellen können. Kevin Nash war nie der ganz, ganz große Könner im Ring. Also dieser Mann, der soll man nicht immer so auf die Pfanne hauen. Das ist wirklich, also dieser Mann ist für mich, ich kann ihn nicht erklären. Naja, zum Glück sehen wir Kevin Nash aktuell nicht mehr so oft im WWE-TV und generell. Ich fand das auch eher unnötig, dass da Kevin Nash irgendwie da letztes Jahr nochmal zur WWE in die Weekly-Shows aufgetreten ist. Also die Fehde mit ihm und Triple H hat mir nicht wirklich zugesagt. Habt ihr gesehen, wie CM Punk Kevin Nash fertig gemacht hat in der Promo? Nach Night of Champions? CM Punk, das ist ein Gott. Das ist ein Gott gewesen, wie er das damals gemacht hat mit Kevin Nash. Also ich könnte diesem Mann wirklich die Hölle heiß machen, um es jetzt mal so auszudrücken. Denn er hat zwar Erfolge gefeiert, das darf man nicht verhehlen, aber menschlich ist dieser Mann, also zumindest macht es den Eindruck, nicht unbedingt zurechnungsfähig. Ja, auf jeden Fall hat er seine ganz eigene Meinung vom Wrestling, die wohl nicht jeder teilen würde. Ja, eigene Meinung, das ist ja auch überhaupt nicht hier das Thema, was ich ansprechen will, was falsch ist an ihm. Das freie Meinungsrecht, das hat jeder, das steht im Gesetz der Deutschen Bundesrepublik. Und aber der wohnt in den USA. Ja, aber das hat jetzt nichts mit Deutschland zu tun. In der USA wird, nee, ich habe das jetzt auf mich bezogen gemeint. Dass okay. Ich jetzt Kevin Nash's Meinung kritisiere, das habe ich jetzt damit gemeint. Ach so. Nee, aber Kevin Nash, ich glaube, in Amerika wird es nicht anders sein, aber das Recht, seine freie Meinung zu äußern, wird wahrscheinlich dem einen oder anderen, ja, oh Gott, Nash hatte mal ein Marke-Gimmick, Jan, das war Oz. Ja, man darf ruhig klatschen, die WCW hatte schon damals tolle Bookings. Und das war übrigens nicht Vince Russo, darf man vielleicht mal so sagen. Wo war ich jetzt eigentlich stehen geblieben? Ich glaube, ich bin schon fast dement von der gesamten Podcast-Ausgabe. Ich war bei Kevin Nash in der freien Meinungsäußerung. Ja, genau, da warst du. Ja, und wie gesagt, Chris Jericho hat ihn auch kritisiert und er war ja selbst so ein wenig der Cruiserweight damals. Und dem soll man mal richtig schön die Meinung pfeifen. Also dieser Mann, ich mag den überhaupt nicht. Keinerlei Sympathie für den, sondern nur Antipathie. Kevin Nash, ein komischer Mensch. Es ist nicht aber Kevin Nash, es ist Oz. Er ist ja auch der die wenigsten Buy-Rates zum Beispiel als WWE-Champion gezogen hat, was dann auch nicht unbedingt zeigt, dass er der Beste von allen ist und sich so hochloben darf. Naja, generell, wie er Champion geworden ist damals, war ja eigentlich mehr oder weniger eine Kurzschlussreaktion. Bob Backlund hat Bret Hart den Titel abgenommen und danach gab es eine Live-Show im Madison Square Garden, die nicht im Fernsehen ausgestrahlt wurde. Und in der gab es ja nur ein 8-sekündiges Match, wo Kevin Nash Bob Backlund die Jackknife verpasst hat, ihn gepinnt hat und dann Champion war. Wie gesagt, Wrestling ist ein schnelllebiges Geschäft. Damals war dieser Titelgewinn von Nash noch hoch umjubelt. Aber dass Shawn Michaels der Champion werden sollte damals, das war zu diesem Zeitpunkt schon längst da. Und dass Kevin Nash vor Shawn Michaels Champion wurde, das haben einige Fans kritisiert. Und das war dann auch wahrscheinlich der Todesstoß oder der Teufelskreis, in dem sich Oz befand. Oz. Ich sag Oz, weil für mich ist dieser Mann einfach Oz. So, fertig. Okay, aber ich würde jetzt mal meinen, dass wir dann wieder von Kevin Nash... Wie sind wir denn da eigentlich? Ah, ja, beziehungsweise Oz. Tut mir leid, Matthias. Tut mir leid. Ach, ist das. Ich weiß nicht. Irgendwie erinnert mich diese Wrestling Takeover-Folge an die ersten Schritte des Kayfabe-Podcasts, an die ersten Ausgaben. Meinst du nicht, ja, das waren nur schöne Zeiten. Ja, das. Ja, ich Moment, weiß. Nee, Moment, nee, das waren Scheißzeiten. Damals hast du gegen mich geshootet. Jan, du brauchst jetzt nicht hier wieder alles thematisieren, was ich damals zu dir gesagt habe in den Ausgaben. Finde ich echt nie okay. Hier soll es doch um Wrestling gehen, Jan. Das darfst du hier nicht machen. Wir sind hier in einer gegnerischen Partei. Naja, nicht unbedingt. Wir sind im Partner-Podcast. Aber das ist nicht erlaubt, Jan, was du hier machst. Nee, du fängst schon wieder an. Nee, aber wirklich, das waren schöne Zeiten damals noch. Ja. So mit der Ausgabe Käfig-Podcast mit dem Hirsemann, mit dem Jan, mit dem Chris und mir, wo ja der Hirsemann die damals revolutionäre Idee in den Raum geworfen hat. Kane gegen Santino Marella in einem Inferno-Match, wer als erstes schmilzt. Da kann ich auch noch gut daran erinnern. Wer kann sich noch daran erinnern? Das waren schöne Zeiten, waren echt schöne Zeiten. Müssen wir mal wieder machen? Nein. Nur wir vier. Das könnte lustig werden. Ja. Totale Überzeugung. Ja, absolut. Das ist meine Genugtuung. Aber jetzt, wirklich, kommen wir vom guten Oz zu Impact Wrestling. Wie wär's denn mit einer Sondershow zu The Oz? Also, Oz hat ja wirklich eine interessante Karriere gehabt. Oh Gott. Ich meine, der war ja noch nicht mal richtig drin, der WCW. Da war er schon wieder weg. Oz. Stellt euch vor, Vince McMahon, diese Kreation damals. Ach, komm, hör mal auf. DNA. Ja, das möchte ich eigentlich schon die ganze Zeit machen, aber wir haben jetzt schon eine schöne Diskussion über The Oz gehabt. Das muss ich jetzt wirklich dann nochmal auf YouTube nachgucken. Da fall ich immer Lachkrämpfe, ich weiß nicht. Lachfleisch. Also auf jeden Fall hatten wir noch ein Bound for Glory Series 3-Way Match. Robbie E besiegte RVD und AJ Styles. Ja, ich glaube, das waren seit längerer Zeit mal wieder Punkte für Robbie E. Er hatte jetzt 12. Der gewinnt. Der gewinnt die Bound for Glory Series. Ja. Ich glaube es nicht. Er kriegt ja damit jetzt 5 Punkte, nicht wahr? 10 bei Submission? Ah ne, 7. 7. Das 7 heißt, für Pin, 7 für Pin und 10 für Submission. Genau, er hat jetzt also 19 Punkte. Und ja, das ist ja eigentlich schon allerhand. Rob Van Dam ist ja momentan Führender, wenn ich mich nicht ganz irre. Das ist eigentlich eine Überraschung für mich. Wer? Rob Van Dam führt? Rob Van Dam, ja. Mit 55 Punkten. Nee, James Storm führt 66. Hätte ich ja auch gedacht. Da merkt man es wieder. Ich bin mit dem TNA, ich schaue nicht alles an. Bound for Glory Series mag ich sowieso überhaupt nicht. Das ist für mich nicht so durchblickbar. Also anstatt dass nochmal ordentliche Storylines kreiert, die in einem Titelmatch münden, braucht man immer diese Bound for Glory Series. Ich meine, das hat man doch vor 2 Jahren auch nicht gebraucht. Also ich finde das Konzept sowieso ein bisschen undurchsichtig. Ja. Ja. Aber auf wen würdet ihr denn tippen, wer den Sieg aus der Bound for Glory Series davonträgt? James Storm, ganz klar. Weil gegen Austin Aries. Ich bin der Meinung, dass bei Bound for Glory dann zum World Heavyweight Titelmatch zwischen Bobby Roode und James Storm kommt. Und Austin Aries verliert den Titel vorher noch. Denke ich mir, ja. Ja, aber dann hat es ja seine Legendschaft. Bobby da schon finden. Na, ja, obwohl, du kannst ja Austin Aries den Titel abnehmen und. Ich hab jetzt schon gedacht, du willst sagen, Oz. Kannst du Aries den Titel abnehmen und ihn dann irgendwie in eine Feder mit dem Anführer von Aces and Aids stecken, weil er wurde ja von Aces and Aids heute ja, oder letztens halt. Der Anführer von den Aces and Aids. Da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Oh nein. Der Oz versus Austin Aries wird zuerst schmilzt. War mit Iron Man Match draus. 1 Stunde. Das wird dann kein Match werden, sondern mehr oder weniger ein Ausdauertest für Oz. Die Episode wird Oztastic sein. Bin dann überhaupt mal gespannt, ob Austin Aries überhaupt dann Brainbuster gegen Oz zeigen könnte. Ob das schaffen würde. Ich glaube, ja, Oz ist doch so ein guter Wrestler, der verkauft das gut. Irgendwie wird sich diese ganze Storyline dann entlarven, weil Kevin Nash wieder irgendeinen Fehler macht in seiner Promo und dann sagt, My name is The Oz. Also ich kann es mir schon vorstellen. Hat der Ding, ja. Wie heißt er nochmal, der ossige Diesel, Kevin? Der Mann hatte drei Gimmicks, das ist schon irgendwie bezeichnend. Ja. Andere haben nicht mal eins. Oder was natürlich auch genial wäre, Sean O'Hare zusammen mit Oz im Tag-Team und jetzt George the Animal Steel als Manager. Schade, dass dieser Mann nicht mehr am Leben ist. Das wäre ein geniales Stable. Das könnte der WWE Tag Team Division wirklich helfen. Also Sean O'Hare lebt ja noch und Oz auch. Also das würde mal der Tag Team Division neuen Lebensmut einhauen. Und was war an Sean O'Hare jetzt eigentlich so besonders, dass du den da unbedingt rein möchtest? Sean O'Hare war auch so ein kleiner Botchmeister. Das ist auch so ein kleines Mysterium gewesen. Also. Oder du machst halt Essarios, den ehemaligen Light Heavyweight Champion, den nimmst du noch so ein wenig als Punching Ball für Oz und Sean O'Hare und stellst den neben George the Animal Steel draußen an den Rand und George the Animal Steel jagt ihn während des Matches immer um den Ring. Oz! Und dann kommt Hornswoggle und beißt George the Animal Steel in den Hintern. Das ist ja unglaublich. Wir werfen hier Booking-Ideen in den Raum. Ist ja unglaublich. Das ist aber genial. Das ist die Demontage. Das ist die endgültige Demontage des Wrestling Takeover Podcasts. Der Hörsemann hat es aufgebaut, wir zerstören es heute. Demontage, da kann man auch von Demontage von Robbie T sprechen, weil dieser hat ja gegen Jeff Hardy via Twister Fight und Swanton Bomb verloren. Finde ich richtig gut. Robbie T ist für mich sowieso der bessere von beiden. Sag du erst. Ja, nee, also ich finde einfach Robbie E. Ja, ich weiß nicht, Robbie T hat ja noch nicht mal ein richtiges Gimmick, ne? Er ist einfach nur der Bodyguard und VIP. Der halt immer diese Luke da aufmacht, damit Robbie E. dann zum Ring kommt. Also für diese mich Luke aus dem U-Boot. Ja. Nein. Ja, also ich find's aber eigentlich schade, dass Jeff Hardy nicht gegen Zack Ryder gekämpft hat, denn Zack Ryder hat gegen RVD und AJ Styles im Bound for Glory Series Freeway. Achso, Zack Ryder ist jetzt bei Team 9. Das ist nicht Robbie E., das ist für mich Zack Ryder. Und Jeff Hardy hat dann, wie gesagt, gegen Robbie T. gewonnen. Lenny, es gibt aber einen Unterschied zwischen Robbie E. und Zack Ryder. Robbie E. ist 1000-mal besser als Zack Ryder im Ring. Ich kenne Robbie E. nicht. Ich kenne nur Zack Ryder. Lenny, Oz, Kevin Nash. Oh, Oz und Zack Ryder, denkt die. Das wird immer besser. Man baut so ein ganz, ganz großes Stable auf. George the Animal Steel, Hornswoggle, Essarios, Sean O'Hare, Oz und Zack Ryder. Also Main Event Mafia. Nee, das ist dann die Lowlight Mafia. Ja. Hilsmann, wir wollen uns auch nochmal entschuldigen. Oder die bevor Sunset, ja. Was ist vor Sunset? Sunset? Naja, bevor Sunset. Naja, über das Format müssen wir sowieso nochmal nachdenken. Verfällt der Podcast sozusagen ins Lustige. Ja, das ist ja auch eigentlich recht schön. Oder? Ich find's auch echt schön. Ich hab sowas vermisst, weil wir haben beim K-Fape immer nur ernst gemacht in den letzten Ausgaben. Es gab schon lange nicht mehr. Gut, dann machen wir jetzt mal weiter. Ja. Mit ernsten Themen, wie zum Beispiel Backstage irgendwie. Gerade war aber doch so lustig drauf, jetzt verfällst du wieder in den Ernst. Und Ernst ist jetzt 3 Jahre alt. Ja, wo wir gerade von lustig sprechen, Claire Lynch. Ist nicht toll. Die Frau von uns, können wir nochmal meinen. Die packen wir auch in dieses Stable. Dann würde ich auch so depressiv rumlaufen wie Kevin Nash, wenn ich die als Frau hätte. Super. Ach Mensch, George the Animal Steel. Ich stelle mir so ein ganz kleines Szenario vor, dass Hornswoggle George the Animal Steel den Hintern beißt. Was macht dann George Steel mit ihm? Und Essaria steht dann vor ihm, macht. Nein. Kannst du auch noch Disco Inferno mitnehmen? Nein! Stable. Die laufen dann alle zusammen. Das ist dann die neu formierte Aces and AIDS Gruppierung. Oh Gott, nein! Brutus Stable, Tuco mit Scorpio. Und den Wookie. Mit Disco Inferno und dem kleinen Zack Ryder Kid auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite gibt es dann das ultimative Battle. Sean O'Hare, Oz, Zack Ryder. George the Animal Steel, Hornswoggle, Essarios Und dann irgendwann kommt dann noch der Pharma-Show rein. Pharma-Show. Und Pharma-Show, der schlaucht dann alle. Bro, Buckers, a Wookie. Oder nee, ich hätte schon den Mainstream-Namen für Farmer Joe. Feuerwehr-Fred. Oh nein! Feuerwehr-Fred. Wer zuerst schmilzt. Und ihr habt euch dann irgendwie... Passt Feuerwehr-Fred dazu. Ach Mensch, das ist ja echt Octavia. Also stell dich mal vor, wir wären Booker einer Wrestling-Liga und hätten so ein großes Startkapital, dass wir alle verpflichten können. Wir hätten schon den ein oder anderen Meilenstein auf die Beine gestellt. Also, wer die Show Heroes of Wrestling kennt, der wird sich sicherlich dran erinnern können, wer im Main Event gekämpft hat. Jim Neidhart zusammen mit Jake the Snake Roberts gegen Yokozuna und noch irgendjemanden. Ich weiß es nicht mehr, ich habe schon lange nicht mehr angeguckt. Aber das war die schlechteste Veranstaltung aller Zeiten. Ich sag euch, wir können das toppen. Ja, mit deinen Ideen, Lenny, mit Oz als Anführer einer Gruppierung. Ich würde Oz als World Heavyweight Champion aufbauen. Das ist klar. Und kommt dann Zack Ryder, sagt, ich habe keine Lust mehr, ich hole jetzt meinen Zack Ryder raus. Excuse, also, Bro. Ich meine jetzt den anderen von der WWE. Nein. Und also zwei Zack Ryder. Bilden die beiden das Stable. Bro, Buckers, a Wookie. Das passt ja. Zack Ryder. Stellt euch mal vor, man würde das in Deutsch sagen. Zack Ryder. Das Boah. Zack Ryder. Das ist lecker. Mach mal jetzt mal weiter hier. Das ist. Wer sich jetzt den Podcast an oder wird sich denken, was ist denn das für ein. Vollidiot, der Lenny-Mensch. Und der soll bei Talk of Honor sein, das passt ja. Oh. Da wollen wir hoffen, dass das der Manu nicht hört, ne? Nee, das hört er schon nicht. Keine Sorge. Gutcheck Challenge Sieger Alex Silva. Eure Meinungen? Ja, genau. Für mich ist der Gutcheck Challenge Mann Chris Levy. Der hat ja gegen Ghana verloren. Fireman's Carry. Ich hab das Match Fireman. Nicht gesehen, aber ich sehe das Potenzial. Fireman Fred. Also, wenn ich dazu was sagen dürfte, ich sehe in Chris Levy nix. Der war total schlecht. Also, wir sind jetzt schon besser als Dropkick Takeover. Mirko. Was? Wer? Mirko kommt doch auch mit rein, aber du bist anscheinend leider nicht da. Schade, sonst könnten wir jetzt noch einen richtig fundierten Talk auf die Beine stellen. Aber man sollte vielleicht sagen, was ich ja sehr interessant Warum fand. Shootest du denn jetzt? Ich shoote doch nicht. Mirko, komm bitte mit rein. Dann gab es ja bei TNA so ein kleines Backstage-Segment und dann sah man drei Mitglieder von Aces und Aids und Sting und Hogan tauchten dann auf einmal vor ihnen auf und Sting hat sie da ja dann gefragt, ob sie irgendwelche Tricks spielen und er hat dann vorgeschlagen, dass wir 52 Heb aufspielen. Also ich hab gelacht und dann hat der Hogan ja auch noch die Baseballschläger gereicht bekommen. Und hat alle und drei auf einmal umgehauen. Ach, war das genial. Hulk Hogan. Der hat irgendwie so gegrunzt wie ein Schwein. Ja, Hollywood Hulk Hogan warst du wieder. Schwein auf Hulk! Hulk, you're back! Showtime! Alles okay? Also Hulk Hogan könnte sich jetzt langsam an die Polonaise im Altersheim anschließen. Hollywood Hulk Hogan und Austin Tag Team. Ach du meine Güte, bitte hör auf. Waren es doch NWO? Dann nimmst du Dr. Isaac Cheng. Den das normale Gimmick von Kane. Oh nein! Das Zahnarzt-Gimmick. Oh nein! Mit Oz ins Tag-Team. Nein! Und steht immer Oz im Ring und klagt über Zahnschmerzen. Aber Kane will ihm dann irgendwie an die Zähne ran. Aber Oz kann seine Maske nicht abnehmen. Dadurch feiern sie dann eine halbe Stunde lang, wie sie den Mund aufbekommen. Das ist doch... Booking vom Feinsten. Dann kommt irgendwann der Undertaker mit Feuerwehr-Fred im Gepäck. aufgeschlaucht. Und mit dem geschmolzenen Santino. Oh Gott. Undertaker hat zum Glück noch ein Feuerzeug mit dabei. Ach Mensch. Da ist auch die Cobra weg. Ha, ist euch eigentlich schon aufgefallen, dass Santino die Cobra nur noch mit seiner komischen Cobra zeigen kann hier? Mit seinem komischen Socken? Das ist echt bedrohlich, was die WWE momentan auf die Beine stellt. Also, ich wurde von einer Socke besiegt. Weil man will den Kindern also darstellen, wenn Santino mal Meet and Creed mit dabei ist und seine Cobra nicht oben hat, braucht man keine Angst vor ihn haben. Aber wenn die Cobra dann herauszieht aus seinem, ja, wie zum Beispiel beim SummerSlam aus seinem Hinterteil, danach auch noch dran riecht, dann. Und das hat er wirklich gemacht. Ja. Ich erinnere mich an diese blöde Szenario, wo Santino da in dem Money in the Bank Match war und die Cobra noch in seiner Hand hatte. Er wollte gerade hochsteigen, die Cobra hatte Höhenangst. Das war auch so richtig bescheuert gemacht, fand ich. Nimm die Cobra doch einfach ab! Dann wäre er jetzt für Money in the Bank Sieger, hä? Die Cobra wird bald als Wrestler aktiv sein. Mit Hornsogel. Ja. Und so aus. Wie hieß eigentlich dieses Gimmick, was MVP hier damals mit in die WWE gebracht hat? Diese kleine Puppe, die dann immer irgendwas vorgestellt hat? Puppe? Könnt ihr euch da noch dran erinnern? Das war so Ende 2008. Da gab es immer so eine kleine Puppe, die hat Werbespots vorgestellt bei der WWE. Und oh, jetzt kommen mir Ideen. Oz? Oh nein! Oz kommt mit dem Bohrer in der Hand in den Ring, läuft backstage, um sich die Zähne selbst mehr oder weniger zu monieren. Dann kommt Kane hinzu in seinem Zahnarzt-Gimmick und fragt ihn, ob alles mit den Zähnen in Ordnung ist. Und dabei putzt er sich die Zähne mit der Cobra und erwürgt sich selbst. Das ist so ein wenig. Das könnte unser Booking werden, Mensch. Das ist. Wo ist jetzt die Puppe? Und die Puppe, die kommt dann. Hör mal lieber auf, das ist nicht mehr PG genug. PG? Wir sind noch gar nicht PG. Achso, na dann kommt Hornsburger von hinten und dann. Weißt du, wie den nennt? Weißt du, nur mit Hintern und danach, ja, wie gesagt, wir haben ja eigentlich eine Divas Division in unserer Liga dann? Weiß ich gar nicht, ne? Wir können ja auch irgendwelche schlechten Dieben mit rein. Oh, die Biege im Karma. Also, ich habe hier einen Edelpuff hier in der Nähe, ne? Also, können wir mal nachgucken, können wir sie aufnehmen. Ich rätsel gerade, welche schlechten Dieben es jemals gab. Achso, ja, Jackie Gator kommt dann von hinten. Nimmt Hornswoggle aus dem Sichtfeld, dann fällt Oz ein, oh, ich habe ja meine Hose unten, da steht eine Frau, und wisst ihr, was Oz macht? Falls ihr in den Zehen rum sagt, was ist denn? Hä? Also, ja, wie gesagt. Hä? Ja, das ist dieses altbekannte Overbooking, bei dem man keine Ahnung mehr hat. Das ist wie mit TNA gewesen letztes Jahr. Na. Ne, guck, das ist genau so. Pass auf, jetzt erkläre ich euch mal die TNA-Logik vom letzten Jahr. Das ist wie wenn du in dein Parkhaus fahren würdest, parken würdest, ne? Und dann merkst, wo ist denn das Parkhaus hin? das ist die TNA-Logik. Vom letzten Jahr zumindest. Ja, super! Mensch, klasse! Ja, super! Das habe ich schon ewig nicht mehr gesagt. Das habe ich echt ewig gesagt. Super! Ja, übrigens, die Premiere vom Jahr Mensch Super, die war hier im Wrestling Takeover. Ja? Wir hatten mal eine Raw Review gemacht, war noch zu in den Entstehungsmomenten dieses Podcasts und da habe ich dieses Jahr Mensch immer ja, aus dem Zauberhut gezückt. Aus dem Osshut? Ja. Aus dem Zauberhut. Ja, er hat übrigens auch immer seinen Zauberstab bei, ne? Welchen Stab? Da haut Kane immer seine Instrumente rein, die er immer braucht. Welchen Stab? Wenn er hier Zahnarzt spielen will. Hört sich ja spritzig an. Oh Mann, sorry. Hier kommen so schlimme Ideen. Man könnte ja auch noch den. man könnte ja Bestien Booger noch mit reinnehmen. Wen? Bestien Booger. Er stinkt nach Orangenhaut. Hat Carsten Schäfer selbst im Panini-Sticker-Album 1993 verfasst. Bestien Buga ist ein Monster und stinkt nach Orangenhaut. Oh. Hä? Bestien Buga, der könnte heutzutage bei der TNA perfekt mit hineinpassen. Stell dir mal vor, Oz, ne, gemeinsam mit Bestien Buga. Nein! Ja, also Bestien Buga, der muss bei uns mit rein. Der ist schon tot. Der muss. Ach, Bestien Buga ist übrigens tot. Ja. Bestien Buga ist vor 2 Jahren gestorben, das wusste ich nicht. Da sieht man's, ich hatte, wie gesagt, keine. Ich war ja 2 Jahre weg vom Wrestling. Und ich wusste es noch gar nicht, dass der Bestien Buga tot ist. Schade, finde ich wirklich schade. 53 ist er nur geworden. Ja, herzlichen Glückwunsch. Wir können uns jetzt mal live hier im Podcast ein Video von Bestien Buga angucken. Und dann könnt ihr euch mal eure Meinung bilden, wie denn das Tag-Team zwischen Oz und Bestien Buga verlaufen könnte. Man sieht Bestien Buga hier gerade zum Ring laufen. Er ist ein Ausnahmetalent. Er hat ja gerade so eine technische Finesse, die er mit zum Ring bringt. Und dann hat er auch noch diese Schönheit an sich, indem er jeden Gegner geradezu ein wenig sich Mann hat einfach unglaubliche Fähigkeiten. Die Augen tun zwar ein klein wenig weh, wenn man diesen Mann sieht. Das hängt aber nicht irgendwie an seiner Masse. Nein, das hängt an seiner Dominanz, die er im Ring geradezu zelebriert. Dieser Mann ist eine Perversion der Reproduktion und er depreziert die Abruption der Demontage. Und wenn er im Ring da sein Können flambiert, dann könnte man klar denken, er kopiert die Isolation. Aber nein, das macht Bestien Buga auf keinen Fall. Er renunziert zuerst aus dem Dinner der Robe und oxidiert mehr oder weniger die Potenzial. Oh, damals gab es auch schon Jobbers, Mike Curie. Und beste Jobber allerdings, der. Nein, das ist nicht. Das ist nicht dieser Mann da. Das ist immer noch Oliver John. Aus diesem Mann hat man viel zu wenig gemacht. Hatte ein Match gegen Sheamus, als er debütierte. Ein Match wurde gesquashed, aber aus dem Mann hat man viel zu wenig gemacht. Der hat echt Potenzial. Wisst ihr warum? Weil der hat einen geilen Namen gehabt. Aus dem hättest du was machen können. Weil er einen geilen Namen gehabt hat. Oliver John. Hier bist du im Bunker gerade mit der Hommage an Hulk Hogan. Diving Leg Drop. Ich sehe gerade nichts. Der geht ab. Zählt er deinen Gegner auf? Boah! Geradezu artistisch! Aus dem Ring! Unglaublich! Nein, Leg Drop. Super! Der beste Buga! Er ist geradezu der Desperado im Wrestling. Bestien Buga nimmt jetzt Anlauf, will seinen Gegner gegen die Treppe squashen. Und das schafft's auch, aber. Ihr wisst schon, dass hier noch der Podcast läuft. Also. Ja, der Podcast läuft noch, aber der Hörsemann kann ja viel schneiden. Nein, das ist mir jetzt eigentlich zu viel. Ich suche jetzt einfach mal nach Dose. Ich mache jetzt einfach mal weiter. Danach hat ODB mit Eric Young telefoniert, wo er denn sei. Und Hörsemann, jetzt frage ich dich, sind denn ODB und Eric Young noch die Knockout Tag Team Champs? Ja. Ja? Die haben wir schon ewig kein Match mehr gehabt. Ja, weil der gute. Vor allem, weil Young ja auch eine Frau ist, ne? Ganz genau. Und, lange danach gab es ein Einzelmatch, Baum von Glory Series. Anderson hatte Bully Ray besiegt mit dem Mic-Check nach 12 Minuten 15 Minuten. Und während des Matches sah man Backstage wie Wrestler des TNA Rosters, Mitglieder der Assassin Ace Gruppierung attackieren. Ich guck mir gerade The Oz an. Ja, man merkt. Also, Oz ist wirklich. Oz sammelt schon her. Alter, was hat denn der da für eine Maske auf? Das ist Oz. Der muss ich natürlich sagen. Homo. Ach, Oz. Das war noch eine Kameraführung früher. Das ist nicht die Kameraführung, das ist Oz. Hörse. Oz. Kameraführung. Dass du darauf so achtest. Ja, der Lenny hat mir mal gesagt, dass er die Kameraführung bei den Backstage-Segmenten von TNA ganz gut mag, weil immer dieses Heranzoomen und sowas, ne? Find ich gut. Symbolisiert die Action. Ja, wie dieser Anderson hat danach Bully Ray besiegt, den Mic-Check. Ja, das hat mir gut gefallen, das Match. Und danach gab's ja diesen großen Brawl. Brawl. Mit TNA Wrestlern, Aces und Aces haben wir aber vorhin schon drüber geredet, also sind wir mit TNA fertig. Gut. Und dann amüsieren wir uns jetzt noch ein wenig über Oz. Was würdet ihr denn TNA für eine Note geben? Ich habe ja nur das letzte gesehen. Also ist die Note tatkräftig irrelevant jetzt hier bei mir. Und der Jan? Also von der Show 1 bis 10, ne? Yes. Also ich fand die Show eigentlich gar nicht mal so schlecht, ne? Auch das Ende haben sie sehr gut gemacht. Also ich gebe der Show eine 7. Also es war eine Ich fand die Show richtig gut, obwohl ich sie nicht ganz gesehen habe. Aber ich sage euch ganz ehrlich, was mir hier gefehlt hat. Mir hat Oz gefehlt. Hallo? Oz ist für Impact. Selbst bei TNA. Das ist einfach so. Impact wenn, bei Oz. Stell dir vor, wenn Oz in den Ring kommt, also ich würde Open Fight, dann würde ich sagen, komm Oz, komm raus. Oh no. Ach scheiße, ist ja noch nicht unter TNA-Vertrag, Mist. Ach Oz steht überall unter Vertrag. Der ist selbst im Zirkus aktiv. So. Aber wir sind immer noch nicht mit dem Wochenrückblick durch. Oh, das geht doch gar nicht hier. Ja, deshalb, ich mach das jetzt ganz schnell. Ryback besiegte Jinder Mahal bei SmackDown, das Match fand ich doof. Genauso doof fand ich Layla gegen Alicia Fox. Heath Slater gegen Sin Cara war auch nicht allzu großartig. Sheamus gegen Dolph Ziggler, das ging. Kofi Kingston hat Truth gegen Epico und Primo, das fand ich, ja, ging. Alberto Del Rio gegen Randy Orton war auch ganz okay. Ich gebe der Note eine 4. Der Show eine 4. Also war nicht beeindruckend. Ja, man muss gucken, ja, was aus SmackDown geworden ist, ne? Ja, nix. Ja, da hat Oz gefehlt. Ja. Jetzt reicht. Wo wir gerade von Oz reden, sind wir bei WWE Superstars. Da hatten wir Damien Sandow, der besiegt ja Yoshitatsu. Das fand ich recht gut. Oh, genauso gut fand ich... Sehen. Alex Riley besiegte Drew McIntyre, das fand ich auch recht gut. Und Cody Rhodes vs. Justin Gabriel war auch gut. Ich gebe der Note, ich gebe der Show eine 2. Das sind Reviews. Ich weiß auch ganz genau, was zur 1 gefehlt hat. Was? Na, aus. Und wir haben noch NXT. Da haben wir, was haben wir denn da? Antonio Cesaro besiegte Derek Bateman, das war auch ganz gut. Tamina Snuka besiegt Sophia Cortez, das war okay. Cassius Ohno besiegte Jay Carter, das hat mir gut gefallen. Genauso wie Tyson Kidd und Gabriel besiegten McGillicutt und Curtis. Ich gebe der Show die Note 2. Und das war ganz schnell der Rest des Wochenrückblicks. Aber zur 1 hat hier leider der Oz gefehlt. Muss man nicht sagen. Nee, das würde ich gar nicht mal sagen. Ich würde ja meinen, dass Sean O'Hare, Hornswoggle und Esarios bei NXT gefehlt haben. Oh nein. Antonio Cesaro ist auch Manager. Da kannst du ja Sean O'Hare nehmen. Können wir nicht irgendwann so einen Special... Cesaro hat doch einen Manager. Und Hornswoggle beißt mit den Hintern. Nee, aber Oksana ist doch... Die Cobra beißt doch die ganze Zeit an Oksana. Sie beißt bestimmt George Steele auch gerne in den Arsch, ja. Also ich glaube, sie wird für einen Hunderter alles machen. Ich glaube, wir hören jetzt am besten mal auf hier. Nee, wirklich. Kommen wir noch in das große Rotlichtmilieu hinein. Das ist nicht gut. So, sie kommt ja gar nicht aus Russland, sie kommt aus Litauen. Entschuldigung. Tony Atlas! Hat Litauen eigentlich ein Rotlichtmilieu? Keine Ahnung. Ich glaube, das ist schon ein Lenny. Bei denen. Achso, Lenny, ich hab... auf der Reeperbahn. Lenny! Ja, Lenny, ich hab gehört, dass das Johnny Ace anrufen möchte. Nee, warte mal. Auf der Reeperbahn, da wurden Sarg gefunden. Wisst ihr, was da drin war? Was? Den konnte man nicht öffnen. Da waren... waren Zuhittel da drin. Super. Oh, Mensch. Ja, wie gesagt, Johnny Ace hat bei mir angerufen. Er wollte mich feuern und hat mir viele Wünsche für meine restliche Zukunft gewünscht. Ja, das... Also er hat gesagt, wish you all the best in your future endeavors. Aber das hat er zu mir jetzt, glaube ich, schon 4-mal in der Woche gesagt. Er hat mich 4-mal angerufen. Warst du als Putzkraft bei ihm im Haus tätig, oder was? Nein, nie als Putzkraft. Ich habe ihm immer die Arrangements bei WWE versorgt. Ach so. Ich habe ihm zwar immer gesagt, wenn du... Das ist auch der Grund, warum aus den WWE-Shows verschwunden ist. Ich habe ihm jede Woche gesagt, hol den Osten, die WWE. Ne? Hat er am Anfang gemacht. Hatte befolgt meine Anweisung, aber er war ab TLC war er wieder weg, Oz. Und da habe ich dann gesagt, ja, mach dich zum General Manager, dann kannst du deine Kraft ausnutzen, um Oz zurück in die WWE zu holen. Hat er nicht gemacht. Habe ich Vince McMahon angerufen und gesagt, ja, das ist doch nicht okay, da holt ihr Oz nicht in die WWE, feuer den und ja, so schnell geht's. Ich habe gehört, dass jetzt eben nur noch schnell Tony Atlas anrufen möchte. Und seine Meinung abgeben möchte. Oh, soll ich ihn mal dazu holen? Die Sendung. Okay, warte mal. Piep. Ja, Ja, das war der gute Toni. Das war, ey, Hirsemann, das war aber irgendwie nicht Tony Atlas, das war irgend so ein... Ja, da ist er ja! Da ist er ja! Kommt irgendwie aus allen Löchern jetzt gekrochen, die Tony Atlas. Genauso wie die Oss. Ich hab auch einen Tony Atlas hier. Einen Tony Atlas. Der Hirsemann hat auch bestimmt Tony Atlas bei sich, ne? Sag mal, wie lange wollen wir das jetzt doch eigentlich machen? Wir sind ja jetzt durch. Ich glaube, ja. Hirsemann, du verabschiedest dich jetzt am besten, weil sonst artet das Ganze hier noch aus und dann reden wir in 5 Stunden noch über Oss, welche Booking-Ideen wir nicht aus haben. Nein! Kann nicht mehr. Ja, finde ich nicht gut. Oss. Es gibt ja auch noch so eine schöne Redewendung aus dem Köfe-Podcast. Nein. Nein. Ja, das glaube ich auch. ja, das stimmt. Ja. Wie gesagt. Ja, hier ist mal, musst du ja alle verabschieden. Hättest du das jetzt gemacht? Nö, du bist doch hier der Leiter. Der Host! Ich bin der Obli-Horst. Der Obli-Horst. Ja, wie gesagt, einer hört uns aktuell zu und das bin ich selber. Also, hallo, lieber Hörer Lenny, wie geht's dir? Schreib doch mal in den Chat. Wir nehmen die Hörer sehr ernst. Jeder von ihnen ist uns wichtig. So, ich hab gerade was geschrieben. Ich bin Google Lips. So habe ich mich genannt, um noch mich an Oss zu erinnern. Und ja. Schreib doch mal ein Buch oder bei Wrestling Talk, beim Blog, schreib doch mal was über Oss. Kann ich gerne machen. Schreib gerne über Oss. Oh nein. Aber Oss hat verdammt nochmal das beste Gimmick aller Zeiten. Das ist einfach so. Stell dir mal Too Cool an der Seite von Oss vor. Und Oss mit dem komischen Brawler, den du da noch gehabt hast. Ach, komm. Wie heißt der? Hör am besten jetzt auf hier, sonst artet das alles noch aus. Tut es dir das nicht schon? Also. Ja. Ach, übrigens, wie gesagt, du hast uns ja eine Seite zusammengestellt. Danke doch mal. Vielen Dank. Jo. Und unsere Facebook-Seite, die ebenfalls der Hörsemann gemacht hat. Ja, der Hörsemann ist mittlerweile bei KW Podcast der Einzige, der da arbeitet. die hat, ich mache heute noch ein Bild von der Oss rein. Die hat schon 15 Gefällt mir Angaben nach 20 Stunden. Gleich also, 16. Wir sind ja schon fast wie also wir sind schon fast besser als Freaks of Wrestling. Wir sind besser als Freaks of Wrestling. Da ernst? Ne, die haben 31 Gefällt mir Angaben. Nach ja, die gibt's seit dem 17. Juni. Also wir stehen in der Quote schon ganz gut da. Haben jetzt schon die Hälfte. Dank jo. Dem Hirsemann. Hirsemann macht alles bei uns. Die alte Flitzbiep. Aber das auch nur so lange, wie ich keine Schule habe. Er ist die Autoritätsperson hinter den Kulissen. Ja, und mit diesen Worten würde ich dann wirklich jetzt mal Schluss machen und den Podcast beenden. Wo kann man denn euch so finden im Internet? Wie schon erwähnt, den Käfe-Podcast. Auf der Seite, die der Hörsemann zusammengestellt hat. Käfe-podcast.de.dl und auf der vom Hörsemann zusammengestellten Facebook-Seite www.facebook.com/kayfabe-podcast. Also, und noch irgendwelche Zahlen. Seid dabei und ich wünsche euch viel Spaß beim Podcast und natürlich auch bei Wrestling Takeover. Da bin ich in Zukunft wahrscheinlich öfters mit dabei, um hier irgendwelchen Mist zu verzapfen. Und über Oss zu reden natürlich. Und der Oss-Podcast heute, ja, mit Lenny. Jan, du kannst auch noch mal ganz kurz promoten, ja, den einzigen Zuhörer, der ich bin. ja, Lenny, schau doch mal auf youtube.com/demrQ23 vorbei. Also, ich bin jetzt ganz ehrlich, qualitativ war der Podcast vielleicht nicht hochwertig aller Zeiten, aber es war witzig. Noch mal der lustigste seit langer Zeit. Es war genial. Müssen wir mal öfters machen. Ja. Gerade auf Oz. Also Ozdog generell für Ozdog generell für qualitative Gesprächsthemen. Hey, also, man, du, naja, also Qualität gibt's ja. Du kannst ihn ja mal als als Interviewgast hier mal einladen. Ja, wollte ich auch grad sagen. aber als Oz, nicht als Kevin Nash. Wisst ihr eigentlich, was Oz für Promo-Fähigkeiten hat? Es geht weiter. Also Oz, wir sind jetzt schon bei 2 Stunden des Podcasts angelangt. Wenn Oz einen Job bekommen will, ne, bei der WWE, dann würde Vince McMahon ihm wahrscheinlich den Weg versperren, da er Angst hat, dass er das WWE-Imperium verzaubert. Also Oz würde nie in die WWE kommen. Das ist wirklich, wahr. Okay. 2 Stunden! Hey! Oz ist seit 2 Stunden das Trending Topic hier. Geil. Aber ach, wollen wir das eigentlich mal versuchen? Hashtag the Oz. Hashtag Oz. Aber jetzt müssen wir hier wirklich abbrechen und wie gesagt, einfach auf kayfabe-podcast.de.tl gehen oder eben auf youtube.com/themrcool23. Da findet ihr den Jan mit seiner, ja, kann man das Internetliga sagen? Ja, kann man so sagen. Kann man sagen. Okay, dann. Dann bedanke ich mich. Stress doch nicht. Ganz, ganz wichtig am Ende. Der 5. beste Trend weltweit momentan ist Wizard of Oz. Und es ist kein Witz. Ihr könnt selbst nachschauen. Wizard of Oz. Der Wrestling Takeover Podcast hat mal wieder Twitter übernommen und sorgt für Platz 5 bei den weltweiten Trends mit Wizard of Oz. Danke, Fans. Danke an mich. Genau. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich dann. Ich bin der Hirse. Wrestling-Takeover.de.tl Takeover-Podcast.de.tl. Und die nächste Episode wird wohl dann morgen eine Raw-Review sein. Vielleicht auch mit dem Nico. Da bin ich mir noch nicht ganz so sicher, wie das zeitlich hinhaut. Und man hört sich dann wieder. Bis die Tage. Auf Wiedersehen. Und ich überlasse meinen beiden, ja, Co-Moderatoren für diesen Abend sozusagen das letzte Wort. Bis dann. Ciao. Wizard of Oz. Ciao. Servus.